Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, es sind ja genug MDL da. Dementsprechend können wir ja auch sogar überpünktlich anfangen. Ausnahmsweise nicht um 10.06 Uhr, sondern um 10.05 Uhr. Hervorragende Sache. Stream läuft. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zur Fraktionssitzung der 20 Piraten im Landtag NRW. Die Tagesordnung liegt jedem vor. Das Pad ist einsehbar, ist auch öffentlich. Einsehbar. Gut, gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? Sehe ich nicht. Dann kommen wir mit Danebot. Wie schön. Ich möchte nochmal nachher zu diesem Wasser Dings kommen, was ich schon beim letzten Mal in die Tagesordnung gesetzt hatte, was aber irgendwie weggerutscht war. Gut, du setzt das an die Stelle der Tagesordnung, wenn du soweit bist. Wie schön. Bis dahin fangen wir dann einfach an mit Tagesordnungspunkt 1, Bericht des Vorstands. Moni, bitte. Ja, war nichts Besonderes. Bericht der Pressestelle, Fraktionsgeschäftsführer. Wir haben die Fraktionssitzung von heute ansatzweise vorbereitet, da ja noch viel gestern passiert ist. Und ja, alles andere kann man im Pad von der Vorstandssitzung lesen. Gut, dann würde ich bitten, dass der Pad-Link zumindest eben ergänzt wird fürs Protokoll, weil nicht jeder kann unsere Pads-Liste durchsuchen. Das wäre schon gut, wenn da immer der direkte Link steht. So, möchte noch jemand ergänzen aus der Runde? Harald, bitte. Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, wollte ich nur ergänzend anbringen, dass ich gestern in der Vorstandssitzung darauf hingewiesen habe, dass trotz zahlreicher Ansagen von Monika in der Fraktionssitzung der freitägliche Termin 12 Uhr zur Einreichung der Anträge durchgängig nicht eingehalten wird. Und ich möchte einfach hier nochmal in dem Kreise den Appell platzieren, dass das für die Arbeitsfähigkeit von ungeheurem Vorteil ist, wenn Anträge freitags vorliegen, damit alle Abgeordneten und auch Referenten in der Lage sind, das überhaupt noch zu lesen. Denn wir können hier nicht durch Handauflegen politische Anträge ins Plenum einbringen, um das mal salopp zu formulieren. Also diesen Appell wollte ich gerne nochmal ergänzend. Ich bitte um Nachsicht hier in diesem Kreise loswerden. Danke, Harald. Moni, bitte. Ja, ich wollte das eigentlich bei der Vorbereitung des Plenartages sagen, aber da du jetzt damit angefangen hast, schließe ich mich da einfach an. Ich weiß, dass das immer mal passieren kann. Ist mir klar. Und wir sind immer in der Situation, aber es ist fast unmöglich, heute Morgen das alles zusammenzusuchen. Die Rebecca muss das in sich Formular eintragen. Das ist einfach super schwierig. Wenn das wie jetzt ist, dass es nicht anders geht, dann verstehe ich das. Aber es sind auch immer Sachen dabei, die hätten letzte Woche da sein können. Die sind jetzt nicht so wie eure Sachen, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Ja, ich weiß, dass das immer mal passiert, aber das ist hier inzwischen Routine. Und das ist vom Arbeitsaufwand einfach dieser Dienstag eine Katastrophe. Und ich möchte euch auch bitten, diese Anträge nicht auf irgendwelchen Listen zu verstecken, sondern bitte die Dinger zumindest direkt an Rebecca zu schicken, weil sie kann auch nicht noch 1000 Listen durchsuchen und gucken, ob da noch irgendwelche Anträge sind. Und ich bitte euch wirklich, wenn das nicht absolut dringend notwendig ist, ne, nochmal, ich weiß, dass das jetzt in ein, zwei Fällen so sein musste, wirklich dafür zu sorgen, dass die freitagsmittags da sind, denn heute können wir die Dinger wieder alle nicht lesen, sondern müssen ne, auf gut Glauben sagen, yo. Und ich glaube, das ist auf Dauer einfach schwierig. Danke, Moni. Der Daniel hat zurückgezogen. Gibt es weitere Ergänzungen zum Tagesordnungspunkt 1? Dann nur eine Frage von mir an Joachim. Achso, Ingo. Dann erst Ingo. Ich frage mich gerade, ob das Bericht der Pressestelle in den Bericht des Vorstandes hineingeschlungen wurde und dann oder nicht. Ich möchte aber noch was sagen zum Bericht der Pressestelle. Und zwar haben wir ja diese Postkartenaktion zum Thema Transparenz. Auch da haben wir gestern noch sehr lange drüber philosophiert. Wir hatten ja letzte Woche das Fotoshooting mit Isabel. Das hat sehr gut geklappt. Das Feedback auch von den Beteiligten, die in der Arbeitsgruppe drin sind, war einhellig. Das heißt, wir haben jetzt ein Fotomotiv und sind gestern in die grafische Produktion gegangen, sodass wir aller Voraussicht nach Ende dieser bzw. Anfang nächster Woche in den Druck gehen können. Wir haben jetzt schlussendlich uns dazu entschieden, 50.000 Postkarten drucken zu lassen, die nicht über die Post zu verteilen, sondern ausschließlich über ausschließlich über Stammtische und uns selbst. Da werden wir also dann in Kürze nochmal drüber sprechen müssen und wollen, wie wir denn da jetzt die einzelnen Aktionen fahren, sodass die Postkarten auch unter das Volk kommen. Aber da kommen wir dann, ich denke mal, nächste Woche oder spätestens übernächste Woche nochmal auf euch zu. Dankeschön, Ingo. Dann habe ich den Daniel noch auf der Rednerliste. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage dazu, weil ich am Samstag beim TDPA diesbezüglich gefragt wurde und ich muss gestehen, ich konnte ja Frage nicht beantworten. Mir ist irgendwie nicht klar, wann wir dann zu einem Beschluss gefasst hatten, oder war das, ist das ein Vorstandsbeschluss? Also jetzt keine Kritik wirklich an der Stelle, sondern nur eine Information, damit ich das weitergeben kann an denjenigen, der gefragt hat. Also wir haben ja schon salopp gesagt, so viele Male drüber gesprochen, dass ich jetzt nicht auf Anhieb das Pad zeigen könnte, wo das jetzt offiziell besprochen wurde. Es gibt's aber. Also wir hatten in der Fraktion drüber gesprochen, wir hatten mehrmals in der Vorstandssitzung gesprochen und von daher ist das ein Projekt, was einfach vorangetrieben wurde. Okay. Dankeschön. Dann habe ich noch eine Frage an Joachim. Diese Home-Story, das wolltet ihr jetzt machen. Möchtest du das einmal in der großen Runde erklären, nicht, dass hinter einer überrascht ist? Das Ding ist gelaufen. Ist schon gelaufen. Ich habe gestern in der Vorstandssitzung das thematisiert und da ging es um irgendwie Sat.1 abgeordnete Menschen, Herr Paul mit Dackel. Ich bin irgendwie nicht so ein großer Freund von solchen Sachen. Bin auch der Meinung, dass andere genau sowas besser können. Und wenn man vor allen Dingen noch die Chance hat, das mit einem politischen Ding zu verbinden, also Lukas hat was gemacht, aber das sollte man vielleicht nicht. Lukas, magst du dann kurz einmal erklären? Also ohne Dackel wahrscheinlich? Nein, ich habe 60.000 Dackel in Form von Honigbienen. Das Sat.1-Team dreht für 17.30 einen 2,5-Minuten-Beitrag, wo sie mal jeweils einen Abgeordneten der Fraktion privat mal kurz zeigen, was er eigentlich so macht. Die gehen, glaube ich, mit einem SPDler Fußball spielen, mit einer grünen Fahrrad fahren. Mit mir waren sie dann an meinem Bienenstand und haben mich da ganz kurz gefilmt. Das ist eine ganz kurze Sache, quasi ein Standardpressetermin, so ein bisschen. Ach so, was zum Antrag soll ich erzählen? Nein, das passt zu dem Antrag, den wir auch angebracht haben, natürlich. Ja. Sonst noch Fragen? Will jemand Honig? Nein, machen wir nachher. Also es geht bis in die tiefste Privatsphäre hinein, andauernd und ausdauernd. Ich und meine Mädels. Danke. Also nur fürs Protokoll. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass jetzt nicht das Schlafzimmer von Herrn Lammler gefilmt wird, sondern halt eben das Warum eigentlich so nicht? Warum eigentlich nicht? Okay. Weitere Rückfragen zum Tagesordnungspunkt 1 sehe ich jetzt an der Stelle nicht. Können wir direkt zum Tagesordnungspunkt 2 kommen? Zur Enquete-Abstimmung über die von der Fraktion mitgetragene Handlungsempfehlung im Endbericht. Unsere Entscheidung wird heute erwartet. Da sehe ich in eckigen Klammern den Olaf. Willst du das vorstellen? Der Link, den ich jetzt, also ich habe da erstmal einen Link reingesetzt. Das ist der Link zu dem Kapitel 6. Sprich, das sind hinterher die Empfehlungen der Kommission. Und das ist jetzt ein von Rot-Grün, die ja auch die Mehrheit in der Kommission haben, vorgeschlagenes Kapitel. Und dort sind auch Kommentare drin vermerkt. Man kann dieses ganze Kapitel als relativ wischiwaschi bezeichnen, weil aus allen oder bei den meisten Handlungsempfehlungen, die wirklich erörtert worden sind, sind hier jetzt nur noch draus, ist hier größtenteils nur noch draus gemacht worden, soll geprüft werden. Die Regierung soll prüfen, soll evaluieren oder so, aber gar wenig konkrete Handlungsempfehlungen sind da drin. Hat natürlich den enormen Vorteil, dass eigentlich alle Ja sagen können, weil für keinen steht was drin, was weh tut. Kann man sehen, wie man will. Ich finde es ein bisschen traurig. Vor allem, weil ich bei bestimmten Dingen wirklich der Meinung bin, das sollte konkreter genommen werden. Zumal das auch die Sachverständigen, und jetzt sage ich mal die Sachverständigen wirklich von CDU bis damals Linke und jetzt von uns auch, sich in vielen Punkten eigentlich einig sind. Und trotzdem ist es in der Kommission nicht gekommen. Olaf, es handelt sich um die Enquete-Kommission zum wohnungswirtschaftlichen Wandel in NRW. Habe ich das richtig noch im Hinterkopf? Ja, genau. Gleich einfach noch im Protokoll ergänzen, damit man das auch... Genau. Noch mal weiß. Also komplett heißt es Enquete-Kommission, wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen. Das ist die offizielle Bezeichnung. Und dein Kritikpunkt ist, dass wenig konkrete Handlungsweisen da drinstehen, sondern dass etwas verwässert formuliert wird. Wäre das ein Punkt für uns, woraus wir dann quasi noch Anträge, politische Anträge daraus generieren können? Übrigens, Moni hatte sich auch gemeldet. Politische Anträge geht jetzt eigentlich eher darum, also ich würde vorschlagen, die Handlungsempfehlungen, wie sie jetzt von Rot-Grün geschrieben worden sind, so mitzunehmen als Grundlage und gewisse Sachen in einem Minderheitenvotum, entweder alleine oder auch sehr wahrscheinlich unter Umständen auch zusammen mit der CDU oder der FDP, nochmal in einem Kapitel, in einem Unterkapitel konkret herauszustellen, dass man da eigentlich konkretere Handlungen sich erwartet, als nur die Prüfung einer gewissen Sache. Weil die Sache ist so, ich sag mal so, das liegt wohl daran, dass die ganze Kommission jetzt ein halbes Jahr zu kurz gelaufen ist. Das heißt, die Handlungsempfehlungen liegen ja eigentlich auf dem Tisch. Die sind ja auch von den Sachverständigen soweit auch zum Teil beurteilt worden und so weiter. Nur... Es hat sich jetzt keiner geschafft, wohl keine Fraktionen geschafft, in dem letzten halben Jahr, sich irgendwie wirklich durchzuringen, die Sachen wirklich im Endeffekt komplett so zu nehmen oder auch einzelne Punkte davon komplett zu übernehmen, sondern sie haben immer nur gesagt, das soll nochmal geprüft werden. Kann man aber auch mehr oder weniger in dem ganzen, also in dem Kapitel nachlesen. Man sieht, dass es immer nur noch Prüfungsempfehlungen sind an die Regierung und auch gewisse Sachen eben von uns rausgenommen worden sind. Und jetzt kommt eben die Sache. Die erste Frage wäre die, sollten wir das, die Vorgehensweise ist die, die ich vorschlagen würde, das als Grundlage mitzutragen. Also ich würde sagen, dass ungefähr eine Sekunde Verzug. Und dann zu ein paar Punkten noch eigenes, ja, Minderheitenvotum einzubringen. Und das könnte man jetzt einzeln durchgehen. Da würde ich allerdings das gerne dann an Daniel abgeben, dass er das eben vielleicht mal eben kurz, er hat auch die Kommentare zum Teil geschrieben und das, die beruhen natürlich auf Absprachen, die wir die ganze Zeit schon getroffen haben. Und gut, dann habe ich aber zuerst noch Punkte, die Moni, er kann jetzt mal die kritischen Punkte vortragen. Oder ich Rednerliste auch. Und den Harald. Moni, bitte. Ich sehe heute zum allerersten Mal inhaltlich was zu dieser Enquete-Kommission. Ich kann damit in dieser kurzen Zeit auch nur ganz schwer was anfangen, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da gelaufen ist. Und das ist eigentlich ein Antrag, den ich unten irgendwo bei Punkt Hasse nicht gesehen habe. Ich möchte einfach, dass wenn wir in diesen Untersuchungsausschüssen, Kommissionen sind, dass die Fraktion regelmäßig darüber informiert wird, was da inhaltlich abläuft, worum es da geht, in welche Richtung es geht. Weil ansonsten weiß ich jetzt, also ich kann mir das jetzt ganz kurz durchstellen und sagen, ja, hört sich ganz gut an. Aber von der Sache her meine ich, ne, dass wir da viel mehr Informationen aus diesen Untersuchungsausschüssen oder Enquete-Kommissionen kriegen müssten, und auf dem Laufenden gehalten werden sollten. Danke, Moni. Harald, bitte. Also, ich bin der Meinung, wenn ich Olaf höre, dass wir selbstverständlich, wenn es Anlass gibt, ein Minderheitenvotum machen sollten. Ich finde sowas gut, dass wir mit eigenständigen Positionen dann gegebenenfalls aufschlagen. Allerdings muss ich sagen, steht ja hier als Anmerkung, also in dem Kommentar, ausdrücklich, dass die uns wichtigen Punkte alle in dieser Handlungsempfehlung enthalten sind. Und insofern ja, es sich nicht aufdrängt, ja, ein Minderheitenvotum zu machen, so gut ich sowas finde, weil es eigene Positionierung ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch einen Zeitdruck, weil eine PK recht zeitnah in der nächsten Woche, glaube ich, vorgesehen ist. Danke, Harald. Bevor du deinen Bericht beginnst, denke ich, machen wir erst die Diskussion zu Ende. Dietmar? Also erstmal, das habe ich noch gar nicht gehört, vielen Dank allen, die daran beteiligt waren von unserer Fraktion, dieses Papier zu erarbeiten, was ja sicherlich, abgesehen von den Sitzungen, auch sehr viel Schweiß und Tränen gekostet hat in Recherche und Beiarbeit und Zuarbeit und Nacharbeit. Und dann möchte ich das aufgreifen, was Moni gesagt hat. Ja, in der Tat, wir haben aber nicht darüber gesprochen. Das muss man auch sagen, dass wir nicht irgendwie vielleicht für die Fraktion irgendeinen Tonus festgelegt haben oder eine nice to have oder so, dass also in welchem Ton, welcher Folge jetzt hier wir zwischeninformiert werden. Ich schlage natürlich durchaus gerne vor, dass also für die künftigen Dinge, wie zum Beispiel BLB-Untersuchungsausschuss oder dann auch WestLB oder andere Enquete-Kommissionen etc., da so ein Turnus festgelegt, wo man vielleicht einen kleinen werden kann, so wo man so einen kleinen Zwischenbericht macht. Ansonsten, ich habe mir das durchgelesen der Nacht noch und muss sagen, interessant. Und wenn euer Votum so aussieht, dass wir kein Minderheitenvotum abgeben wollen und sollen, denke ich, dass ihr das mit der Parteilinie, wie man so schön sagt, abgeklärt und abgeklopft habt. Und von daher, Dankeschön. Danke, Dietmar. Daniel, bitte. Ja, könnt ihr vielleicht noch 2-3 Worte sagen, warum wir plötzlich diesen Zeitdruck haben? Also ich habe eigentlich keine Lust, nur weil irgendjemand meint, nächste Woche eine Pressekonferenz dazu machen zu müssen, dass wir uns da diesen Zeitdruck irgendwie da beugen. Wir könnten eine ganz andere Sache machen, die schwirrt mir auch schon so, oder über die bin ich auch schon seit 1-2 Wochen drüber am Nachdenken, finde sie allerdings so richtig, weiß ich nicht, sie umzusetzen und kann sie dem darauf nicht so richtig vortragen, dass wir dort aussteigen, weil dieser Druck, der dort herrscht, der herrscht dort wirklich. Also wenn wir das gemacht hätten hier mit Berichten, hätten wir jede Woche so ein Ding zum Abstimmen gehabt und hätten abgestimmt, ohne dass das was gebracht hätte, weil das wäre am nächsten Wochenende, in der nächsten Woche wurde sowieso wieder anders gemacht. Ich kenne dieses Papier auch erst seit gestern. So, genau das ist dieses Problem. Ich kenne einen Vorentwurf von letzte Woche, hätte man auch dann drüber sprechen müssen, wäre dann genauso lang gewesen. Das wäre zeitlich hier, hätte das den Rahmen der Fraktionssitzung jedes Mal gesprengt. Wenn man das jedes Mal, jede Woche, die neuen Papiere, die vorgefallen wären, uns da über die Inhalte gemacht hätten. Der Druck ist einfach von daher, ist einer Sache praktisch geschuldet. Die Kommission war auf 2 Jahre angesetzt. Jetzt konnte sie praktisch nur 1,5 Jahre arbeiten. Und alle Fraktionen haben sich mehr oder weniger mit Händen und Füßen gewehrt. Wir hatten auch schon den Antrag gestellt, dass das Ganze verlängert wird, dass das Ganze modular verlängert wird, also sprich ohne dass die Mitarbeiter sind, aber so, dass es zumindest erstmal noch offiziell weiterläuft. Ist sich überall gegen gewehrt worden. Ist auch von anderen Fraktionen zum Teil sehr, sehr kritisiert worden, dass da jetzt ein unheimlicher Druck herrscht. Und das ist auch mit so einem Grund, wenn du mich fragst, warum ich einschätze, dass die jetzt zum Beispiel die FDP ganz klar sagt, naja, dadurch, dass da ja nur noch drin steht, die Regierung soll prüfen, tut uns das nicht weh. Was sie da prüfen soll, da sind wir eigentlich gegen, aber prüfen können sie ja. Und sehen das Ganze als ein unheimlich freundliches Entgegenkommen, so haben sie sich zumindest in der Kommission geäußert, sehen das als ein unheimlich freundliches Entgegenkommen von Rot-Grün. Doch ein Konsenspapier verfassen zu können. Ja gut, man hat jetzt aufgrund von Zeitdruck ein Konsenspapier, wo nicht mehr wirklich was, wo nur noch sehr, sehr wenig Greifbares drinsteht. Das ist der ganze Hintergrund zu dem Zeitdruck, den ich auch einfach nur so weitergeben kann. Es war einfach in der Kommission so und es war von Anfang an so. Es wurde teilweise parallel an 3 Sachen gearbeitet, was eigentlich nicht ging, weil Sache 2 auf Sache 1 aufbaute. Da hatten auch intern in der Kommission eigentlich keiner mehr so richtig den Überblick. Ich bin da teilweise wirklich lachend rausgegangen, weil was letzte Woche galt und abgesprochen war, galt in der Woche darauf schon nicht mehr aus irgendwelchen terminlichen Zeitdrücken. Und dann war sogar zwischendurch mal irgendwann eine Sitzung und da stand gar nichts auf der Tagesordnung. Weil der Tag war einfach in der Zeitplanung zwischendurch mal vergessen worden. Also, da kann man eigentlich jetzt eine Menge Chaos raus erzählen. Das ist der Mist. Man könnte sich jetzt auch, und das fände ich nicht falsch, zu sagen, wir entziehen uns jeglichem Votum, weil es einfach aufgrund des Zeitdrucks für uns nicht möglich war, die Sachen zu beurteilen. Könnte ich auch sehr gut dort vertreten. Aber dann ist natürlich auch kein Minderheitenvotum. Also okay, oder wir könnten ein ganz eigenes Kapitel 6 nur ein Minderheitenvotum schreiben. Wir könnten sagen, nö, das können wir hier nicht mittragen. Wir hatten gar nicht Zeit genug, das zu beurteilen. Wir schreiben die 3, 4 Punkte, die uns sehr, sehr wichtig sind, als Minderheitenvotum. Und das war's dann. Können wir auch machen. Wie gesagt, das kann ich auch vertreten und wäre auch eine Option des weiteren Vorgehens in der Enquete, auch um den Leuten vielleicht zu zeigen, dass man nicht alles mit uns machen kann. Wobei, dazu muss ich sagen, die CDU und die FDP lässt es mit sich machen. Weil der Druck und die ganze Ablehnung kam immer nur von Rot-Grün und die haben nun mal die Mehrheit dort. Gut. Dankeschön. Ich habe als nächsten den Olli, die Moni und den Harald auf der Liste. Ja, was inhaltliches Briefing in der Fraktionssitzung betrifft, da wird einem ja immer gesagt, macht das doch mal klar, haltet uns hier nicht auf. Also inhaltlich hier was vorzubringen, gerade aus der Enquete, wo man dann wirklich ein bisschen ausholen muss und was man nicht eben mal sagen kann in 2 Minuten, was man da macht. Eigentlich ist gar nicht so einfach, die Forderung. Wir haben ja jetzt in der Endphase auch mit der Parteibasis, in Anführungsstrichen, also mit dem, der wollte, zusammen Mumble-Sitzungen durchgeführt. Das heißt, dort wurde auch alles von vorne bis hin durchgegangen. Und es gab ein paar Interessierte aus der Partei, aber halt auch nicht ganz so viele, was am Thema liegt. Und gut, dass man jetzt nicht so offensiv damit umgeht wie mit anderen Themen, ist halt auch der Nichtöffentlichkeit natürlich geschuldet. Das heißt, ständig über die Mailingliste 20 Piraten informieren oder sowas ging jetzt auch nicht die letzten Monate. Also ich weiß nicht, dann müssten wir uns wirklich mal überlegen, wie man dieses Briefing aller macht, wenn es halt immer heißt, Inhalte gehören zu den AKs und haben in der Fraktionssitzung nichts zu suchen. Ich bin auf jeden Fall ist so. Wenn ich hier mit Inhalten ankomme, heißt es, macht das im AK und belästigt die Fraktionssitzung. Zum Minderheitenvotum, es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, ein Minderheitenvotum abzugeben und auch wirklich sich daran zu beteiligen. Sonst heißt es natürlich, wir hätten nicht mitgearbeitet, was vorne und hinten natürlich nicht stimmt. Deshalb wäre ich dagegen, nichts abzugeben. Es ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Wir wurden aufgefordert, um es aufzuklären, wir wurden aufgefordert, im Grunde schon die Bewertung abzugeben über Dinge, die noch gar nicht vorliegen. Das heißt, jeder hatte schon seine Enderklärung in der Schublade liegen und wollte die nur noch rausbringen. Und es ging überhaupt nicht darum, Handlungsempfehlungen, die zusammengestellt wurde, dann abzustimmen. Es ist daher sehr wichtig, dass wir auch mit einem bestimmten Thema in dem Abschluss vertreten sind. Immerhin ist es ein Wahlkampfthema. Es wird uns noch bis September mindestens auch in der Öffentlichkeit verfolgen. Wir brauchen dazu auch eine Position. Die Pressekonferenz, ich weiß nicht, ist sie wirklich am 26. jetzt schon fest? Also am 26. Februar die Pressekonferenz muss man halt nutzen, um dann auch mit diesem dann in die Öffentlichkeit zu gehen. Am 26. Pressekonferenz, was ich dazu noch sagen wollte, ist, Man muss gleichzeitig im Grunde seine Position veröffentlichen. Ja, genau. Und die, was ich noch fragen wollte, die Öffentlichmachung der Gutachten, also praktisch das Veröffentlichen der kompletten Enquete, ist das jetzt zum Termin 26.02. klar? Weil das hatte ich angemerkt in einer Sitzung, ja, wenn Pressekonferenz ist so früh, also es hieß dann noch Anfang März, dann muss auch wirklich alles öffentlich gemacht werden, sonst macht eine Pressekonferenz keinen Sinn. Da hieß es, oh, da müssen wir mal gucken, ob das technisch geht. Ja, das ist genau die Sache. Es wird wahrscheinlich technisch, ja, das, ich hatte die Frage jetzt gerade, da wollte ich die gerade jetzt ganz schnell beantworten. Es wird technisch da wahrscheinlich nicht gehen. Es wird irgendwann im Laufe März, wenn das Sekretariat mit dem Schreiben fertig ist, es wird da wahrscheinlich noch nicht mal einen kompletten Enquetebericht geben, sondern nur ein Kapitel 6. Das heißt, nach der Testkonferenz und die inhaltlichen Kurse oder die Pressekonferenz. Moni, du bist dran, danach der Harald. Ja, ich habe nur noch mal eine Verständnisfrage. Es ist halt so, dass dass man schnell fertig werden wollte, also diese Festlegung bei auslaufender Zeit, ist von den Grünen und von der SPD betrieben worden. Sehe ich das so richtig oder von allen? Es ist von Grünen oder jegliches Dagegenstreben, weil rein rechnerisch ist die Enquete-Kommission jetzt 2 Jahre, von daher war die richtig festgelegt, nur klar, ein halbes Jahr hat sie praktisch nicht gearbeitet und da sind Anträge gekommen, das Ganze doch zumindest um 3 Monate zu verlängern, die kamen auch von der CDU und die sind völlig abgebügelt worden. Also Rot-Grün hat sich da gar nicht drauf eingelassen, hat immer irgendwann erzählt von Kosten und Verwaltung und geht nicht und nicht noch länger und das können sie nicht verantworten. Und damit ist es immer wieder, es ist 2-3 Mal der Anlauf gemacht worden und dann ist auch aufgegeben worden. Klar, weil man wusste, lohnt nicht nochmal. Dankeschön. Harald, dann Daniel. Ja, also ich habe so den Eindruck, die Landesregierung marschiert durch und hat sozusagen die Tragweite ihres Zeitdruckes und ihres Handelns nicht überschaut. Und jetzt will sie die anderen über den Tisch ziehen und die PK für sich nutzen. Ich bin auf jeden Fall der Auffassung, dass wir uns vielleicht hier verständigen könnten darauf, dass von uns ein Minderheitenvotum erstellt wird. Ja, Oliver hat ja schon über Wahlkampf und vieles andere gesprochen. Ich meine, hier sind ja bei den Handlungsempfehlungen extrem weitreichende Forderungen dabei, also wie Steuererleichterungen für Genossenschaften. Will andere Punkte hier nicht aufzählen. Das sind aber hier alles immer nur Prüfaufträge. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zu solchen Fragen sogar eine Meinung, eine klare haben, die wir auch nach außen unbedingt dann auch transportieren müssen. Ist die Landesregierung doch selbst schuld, wenn sie hier im Schweinsgalopp glaubt, ihre Interessen durchziehen zu können. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir sollten uns auf ein Minderheitsvotum verständigen. Das dürfte so schwer ja auch gar nicht sein. Danke, Harald. Daniel habe ich als Nächsten. Ich wollte nur einmal nachfragen, also an welchem Tag genau läuft die Enquete-Kommission aus? Am 28. Februar ist der letzte Tag. Ja, dann schlage ich vor, dass wir bis zum 28. Februar warten. Da wird es eng mit der Pressekonferenz, die Rot-Grün nächste Woche machen. Das Kapitel 6 wird nächsten Freitag abgestimmt. Wir können uns dann enthalten, aber es wird getan, es wird gemacht werden. Selbst wenn ich wieder den Antrag auf Verschiebung stelle, kann ich machen, wird die Mehrheit in der Enquete-Kommission diese Verschiebung nicht zustimmen und dann wird am Freitag abgestimmt. Das ist genau das Problem mit der Verschiebung. Die Termine werden von Rot-Grün gesetzt und die Mehrheit der Enquete-Kommission, nämlich Rot-Grün, beschließt, dass diese Termine genommen werden. Das ist das Problem die ganze Zeit. Ich mache nochmal, ja. Vielleicht bin ich jetzt irgendwie naiv, aber ich glaube nicht, dass wir das mitmachen sollten. Ja. Mein Mikrofon ist aus, Entschuldigung. Ja, der Olli möchte aber erst noch was zur Diskussion beitragen und danach wäre vielleicht auch schlau, einmal kurz den Fachbericht abzuwarten. Naja, wir können uns entscheiden. Am 26. ist halt die Pressekonferenz, so oder so, ob wir was tun oder nicht. Und wir werden in dem Bericht auftauchen, wenn wir wollen oder wenn wir nicht wollen, wenn wir nicht auftauchen. Wenn wir sagen, nö, also so machen wir nicht mit, dann wird es heißen, ja, die Piraten haben halt nichts beigetragen, obwohl es natürlich anders aussieht. Das wäre eigentlich würde ich dagegen sein. Die Zeit ist natürlich da sehr knapp und es ist halt so, Bericht lag gestern vor, heute abgestimmt. Was wir machen können, ist natürlich in der Pressekonferenz und auch Pressemitteilungen und sowas sagen, dass die Enquete entsprechend schlecht beendet wurde und uns richtig darüber beschweren. Ich wäre bis vor kurzem noch dafür gewesen, das nicht zu tun, um ein bisschen hier ein bisschen gegenüber den anderen auch fair zu sein, beziehungsweise um hier nicht irgendwie polemisch zu werden. Aber einmal ist auf uns gar nicht eingegangen worden, also nicht ein kleines Stückchen, noch nicht mal hier die Sache mit der Veröffentlichung der Gutachten geklärt werden konnte bis jetzt. Finde ich das sehr unfair von den anderen. Und ich habe gestern gesehen, wie das bei Enquete-Kommissionen im Bundestag läuft, wie sich da darüber beschwert wird. Das ist nämlich genau das gleiche Problem und wie da übereinander hergezogen wird. Also können wir das auch hier tun. Insofern würde ich durchaus vorschlagen, richtig auch einfach formal zu sagen, der Presse entsprechend das so mitzuteilen, wie wir das hier gerade besprechen. Danke, Olli. Weiteren Diskussionsbeitrag, sonst würde ich vielleicht auch mal die fachliche Stimme zur Geltung bringen lassen wollen. Ja, hallo erstmal. Jetzt ist ein bisschen das anders gelaufen, als ich das vermutet hatte. Ich möchte noch vorab vielleicht ein Wort sagen zum Rahmen. Das meiste hat der Oliver ja schon völlig korrekt gesagt. Der Beschluss, mit dem diese Kommission wieder eingesetzt worden ist im Sommer des Jahres, hat halt das verbindliche Datum am 28.02. und das könnte nur geändert werden, wenn das Plenum das beschließt. Das ist halt die Besonderheit. Das kann die Enquete nicht selber beschließen. Das muss das Plenum beschließen. Damit ist, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, die Frist ist, glaube ich, dafür abgefahren, aber davon abgesehen hat Rot-Grün, und die haben ja die nötige Mehrheit für sowas, sehr deutlich gemacht, dass sie das nicht wollen, und auch die Landtagspräsidentin hat sehr deutlich gemacht, dass es dafür kein Geld mehr geben soll. Insofern war für uns, nachdem dieses Thema in der Kommission klar war, es war ziemlich früh schon klar, eigentlich für mich schon im Dezember und für uns eigentlich schon, dass das nicht passen wird vom Zeitplan. Darauf wurde aber nicht wirklich reagiert. Und tatsächlich ist die Situation so, dass der Bericht nicht fertig ist. Er wird gerade im Prinzip kommissarisch oder Prokura oder wie auch immer man das nennen mag, von der Kommissionsreferentin bearbeitet, ist also sozusagen noch im Erstellungsprozess, während wir gleichzeitig darüber entscheiden sollen, was wir denn daran an diesem Bericht alles gut finden hinterher. Das ist ein bisschen an sich schon merkwürdig, das muss ich auch so sagen. Ich sehe das genauso, ich halte das für kein sinnvolles Verfahren, aber es ist das Verfahren, wie es jetzt ist. Und sie werden das auch nicht ändern. Und am Dienstag, das ist völlig richtig, hat der Harald, glaube ich, richtig analysiert, wird Rot-Grün dieses Pressegespräch machen. Und sie werden dieses Papier im Wesentlichen, so wie es jetzt hier vorliegt, da vorstellen. Das ist einfach sozusagen die Machtfrage bei der ganzen Nummer, und sie machen es. Ja, und richtiger, also das vielleicht sozusagen so ein bisschen den politischen Rahmen bei der ganzen Sache, wie ich den sehe. Was den Inhalt betrifft dieses Papiers, möchte ich dazu sagen, dass wir ja durchaus auch inhaltlich gearbeitet haben im letzten halben Jahr und sich unsere Fraktion, wie ich finde, dafür, dass sie so neu dazugekommen ist, doch recht gut einbringen konnte. Und wir haben nicht ganz unerheblich zu diesem Endbericht, der dann irgendwann vorliegen wird, beigetragen, da durchaus auch wichtige Kapitel beigesteuert. Und auch was die Handlungsempfehlungen betrifft, stammt einiges durchaus auch von uns oder von unserer Initiative. Deshalb ist dieses Papier, was wir hier liegen haben, nicht allein ein rot-grünes Papier, sondern schon sowas wie ein gemeinsam erarbeitetes Papier der verschiedenen Fraktionen. Und ich sage das nur deshalb nochmal, weil das ja auch für die Einschätzung wichtig ist. Wenn wir jetzt den Kurs fahren, ich will das nicht beurteilen, ich will das nur sozusagen den Rahmen nochmal dazu sagen, stellen wir uns sozusagen nicht gegen das rot-grüne Papier, sondern gegen ein im Wesentlichen, ich sag mal, Konsenspapier. Es steht am Rand ja schon, dass auch FDP und CDU an einigen Punkten nicht mitstimmen wird oder ein anderes Votum hat. Aber ansonsten ist das im Momentan, und wir haben uns dazu bis jetzt auch noch nicht anders geäußert, ist vielleicht noch ein Punkt, schon ein eher gemeinsames Papier. Das will ich nur deshalb sagen, weil das natürlich auch eine gewisse Wirkung hat, wenn wir jetzt einen anderen Kurs fahren. Mir soll es recht sein, beide Varianten. Ich habe noch bis nächsten Donnerstag Zeit. Ich mache alles, was hier gewünscht ist. Aber ich will das nur sagen, damit man es grob einschätzen kann, welche sozusagen, ja, wie das so aufgefasst werden kann. Das ist erstmal dazu. Ich glaube, weiter sind wir jetzt noch nicht, dass ich jetzt irgendwelche inhaltlichen Punkte hier im Detail vorstelle. Das ist, glaube ich, nicht. Dankeschön. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wie sollen wir die Vorgehensweise handhaben? Ihr wart zeitgleich, das ist mir sehr unangenehm. Moni, dein Harald. Ihr habt bis Freitag Zeit, sehe ich das richtig? Für das endgültige Votum haben wir Freitag Zeit. Es ist jetzt auch wieder eine Absprache. Es ist mehr oder weniger, es existiert jetzt die Absprache, dass da ja heute alle Fraktionssitzungen haben, dass heute Abend die jeweilige Meinung dazu oder das jeweilige Abstimmungsverhalten an alle umgeschickt wird. Und die Punkte, die werden einzeln abgestimmt oder das Ganze, dieses Papier komplett? Das kommt drauf an, wie man sich dort verhält. Es wird ja wahrscheinlich erstmal als Ganzes zur Diskussion stehen. Und wenn dann jetzt einzelne, zum Beispiel wenn jetzt hier der FDP oder der CDU die Punkte so wichtig sind, die sie nicht mittragen möchten, dann wird das unter Umständen nochmal extra abgestimmt oder es gibt nur ein Mehrheitsvotum. Also es ist auch noch eine Frage, es ist noch nicht geklärt. Eigentlich gibt es drei Voten in so einer Enquete-Kommission, mehr oder weniger einstimmig, die Enquete-Kommission. Dann gibt es ein Mehrheitsvotum und ein Minderheitenvotum. Ob es überhaupt zu diesem einstimmigen Votum kommt oder ob nur ein Mehrheitsvotum gemacht wird mit dann Minderheitenvoten, das wird auch erst noch am Freitag entschieden und das wird sich in der Diskussion dort zeigen, wie die anderen Fraktionen auch damit umgehen, weil hier sind ganz klar Sachen drin, wo die FDP bis jetzt gesagt hat, das wollen wir nicht, aber da steht ja nur, die Regierung soll prüfen, von daher könnte ich das mittragen. Das ist aber jetzt die Frage. Der Ellerbrock weiß auch nicht, wie seine Fraktion dazu steht. Wenn die Fraktion sagt, nee, wir wollen es nicht mal als Prüfung mittragen, dann wird er auch an dem Tag nicht dafür die Hand heben können. Er selber hat es allerdings gesagt, er würde alles, wo nur prüfen steht, egal ob ihm das, was geprüft wird, hinterher als Ergebnis gefällt, mittragen. Ob es die Fraktion von ihm mitmacht, weiß ich nicht. Keine Möglichkeit zur Einschätzung. Dankeschön. Wie ist jetzt unsere Vorgehensweise? Für mich nochmal, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Harald, vielleicht nochmal. Ja, also ich würde gerne hier nochmal vorschlagen, was ich vorhin schon mal genannt hatte, dass wir zu so einem bedeutenden Thema, was uns auch im Wahlkampf beschäftigen wird, ein Minderheitenvotum machen. Ein Minderheitenvotum heißt nicht, dass man sich etwa von dem gesamten Bericht distanziert. Das ist wie beim Sachverständigenrat auch, der arbeitet mit bis zum Ende und dann entsteht ein Minderheitenvotum in bestimmten wichtigen, abweichenden Fragen. Ja, und ich meine, hier sind ja Dinge drin, FDP, ja, Einführung eines Mitwirkungsrechts der Mieterinnen und so lehnen sie ab, ja. Also brauchen wir jetzt ja nicht im Einzelnen, aber ich denke, wir haben da viele klare Positionen, wo wir echt nach außen Punkte machen können. Und deshalb treten wir ja nicht den gesamten Bericht in die Tonne. Also ich würde gut finden, wenn wir uns hier verständigen könnten, so zu marschieren. Moni, bitte. Ich glaube, da viele jetzt gar nicht so eingearbeitet bin, würde ich gerne hier so ein Votum, eine Meinung der Fraktion und keinen Beschluss einholen. Also ich würde gerne sagen, wir votieren halt dafür, aber die Entscheidung würde ich letztendlich gerne den Leuten überlassen, die da seit Monaten drin arbeiten. Also ich würde halt auch für so Minderheiten würde ich plädieren, aber ne, dass man hier die Meinung abgibt. Aber tatsächlich die Entscheidung, was ihr macht, die finde ich, solltet ihr einfach treffen, weil ihr in dem Ganzen drin seid. Gut, wie ist die Meinung der Rest der Fraktion da? Das ist eine Gegenmeinung, frage ich mal einfach. Sehe ich nicht. Wie beim Heirat, entweder jetzt sagen oder Fresse halten. Olaf, bitte. Ich schlage dann vor, für den Fall, weil ja eventuell, ich interpretiere das mal so, da könnte ja hinterher doch was sein, was mir nicht gefällt. Dass wir heute genau das so machen, wie Moni vorgeschlagen hat. Und wir uns aber trotzdem, wenn wir heute Abend oder wenn der Daniel das gleich an die anderen Fraktionen schickt, dass er dann da sagt, unter Vorbehalt, dass bis Freitag sich nicht dagegen entschieden wird. Das würde dann nur noch bei einzelnen Punkten sein, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sollten, und das wäre jetzt mein Vorschlag oder meine Bitte dafür, das zu bekommen, die Sache als Ganzes mitzutragen, als Konsenspapier, und dann aber zu sagen, hier würden, also an den Punkten würden wir etwas konkreter werden wollen, das haben wir ja auch, das steht auch an den Rändern dran, wo wir konkreter werden wollen, das ist ja hier eingearbeitet in den Text. Und dann gibt's noch eine Sache, die wir gerne dazu, ganz dazu nehmen würden, die ist nicht drin. Das ist ein Punkt von den Sachverständigen, der mich eigentlich am meisten überzeugt hat. Es geht darum, dass man bei der Miete, wenn man eine Miete berechnet, berechnet man auch die Instandhaltungskosten mit in die Miete. Nur muss das Geld nicht auf Seite gelegt werden. Und die Sachverständigen haben, und das hat dann dazu geführt, gerade wenn Immobilien immer wieder weiterverkauft werden, dass dann irgendwann keiner das Geld hat, um die Immobilien instand zu halten. Dass dieses Geld wirklich fest angelegt, auf Seite gelegt werden muss und beim Veräußern der Wohnungen mit an den neuen Käufer übergeben wird. Also das Geld ganz klar an der Immobilie gebunden ist. Und das würde ich gerne noch auf jeden Fall als Minderheitenvotum, als ganz eigenen Punkt, der also jetzt nicht hier eine Konkretisierung von irgendwelchen Punkten ist, der Rest sind nur Konkretisierungen, aber als eigenen Punkt, der gar nicht in der, im Kapitel 6 auftaucht, in das Minderheitenvotum übernehmen. Das ist das, worum ich hier mehr oder weniger dann bitte oder auch plädiere und euer Votum gerne hätte. Ich habe jetzt Dietmar noch auf der Rednerliste, der findet anscheinend doch noch eine andere Braut. Und vielleicht, wenn wir jetzt in die fachliche Diskussion kurz einsteigen, möchte ich auch was sagen. Ja, danke. In der Tat, ich finde das gut, dass wir da noch uns Zeit geben wollen, etwas. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich auch davon ausgehe, dass ihr das abgeklopft habt, kann ich nicht mit allen Punkten dieser Handlungsempfehlungen, wie sie hier sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene enthalten sind, mein Ja geben. Definitiv nicht. Ich nenne nur ein Beispiel. Einführung von Wohnimmobilienstandortgemeinschaften und Novellierungen, dabei explizit auch Wohngebiete und Gebietskulisse mit einbezogen. Ich war schon seinerzeit ein Gegner dieses Gesetzes, dieses ISGG, und bin es auch heute noch. Und eine Novellierung käme für mich in diesem Bereich überhaupt nicht in Frage, sondern allenfalls ein Streichen dieses Gesetzes, muss ganz klar zu sagen. Ich halte das auch mit Blick auf historische Gegebenheiten für durchaus verhängnisvoll, dieses Gesetz, weil es tatsächlich ermöglicht, auf Antrag zum Beispiel oder eben durch einen durchgeknallten Stadtrat irgendwelche Ghettoisierungen vorzunehmen oder irgendwelche Gebiete innerhalb einer Stadt so ein- und auszugrenzen, bis hin zu dieser Blockgeschichte. Tut mir leid. Also das kann ich alleine, wenn das jetzt insgesamt abgestimmt würde, würde ich alleine anhand dieses Punktes, es gibt noch ein paar andere, Harald erwähnte das auch, da gibt es sicherlich den einen oder anderen Punkt, weshalb man das nicht unterschreiben könnte oder unterschreiben möchte, hätte ich tatsächlich hier einen begründeten Anlass, die Empfehlung insgesamt abzulehnen. Also in Teilen durchaus zuzustimmen, aber ebenfalls als Gesamtheit abzulehnen. Danke, Dietmar. Vor Moni hatte ich mich jetzt noch einmal kurz auf der Rednerliste. Olaf, eine Frage, was ich jetzt vom Inhaltlichen kurz gehört habe. Das habt ihr grundsätzlich auch immer im Benehmen quasi mit der Trademark-Basis und unseren Beschlüssen dazu abgeklopft. Weil zum Beispiel diese Geschichte, dass Investitionsgelder an Immobilien gekoppelt sein sollen, ist mir sehr unbekannt an der Stelle. Da weiß ich nicht, wie da wirklich die Lage oder die Beschlusslage in der Landespartei oder Bundespartei aussieht. Das und das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Punkt. Wie ist das mit der Beschlusslage in den anderen Teilgebieten? Vielleicht kannst du da noch mal was Erhellendes zu sagen. Eine Beschlusslage sehe ich eigentlich bei relativ wenig bis gar nichts dazu. Es gibt eine Diskussion oder es gab eine Diskussion mit der Basis, wo und auch hier immer intensiv, immer wieder auch mit dem Herrn Kunert. Es ist mehr die Sachen, die wir jetzt noch nehmen, sind Sachen, die bei uns in der Diskussion sehr guten Anklang gefunden haben und die von den Sachverständigen einstimmig kommen. Also von daher ist es zumindest eine hohe Fachlichkeit, auf die wir uns da berufen, wenn wir uns auf diese Punkte berufen. Auch die Konkretisierungen. Es ist meistens so, dass die Sachverständigen etwas Konkretes vorgeschlagen haben und jetzt steht in diesem Kapitel nur noch drin, die Regierung soll mal prüfen. Also im Prinzip soll sie das machen, was die Sachverständigen schon gemacht haben. Ich sage es mal so. Und auch unsere Konkretisierung, wo wir wirklich ganz klar sagen, das wollen wir etwas konkreter haben, das sind alles Sachen, die aus dem Sachverständigen Handlungsempfehlungen herauskommen. Und wie gesagt, in der Diskussion, es gab drei Diskussionen im Mumble, doch relativ gut weggekommen sind. Abstimmungen in dem Sinne oder so hat es nicht gegeben dazu. Dazu war auch die Gruppe wieder zu gang, dahinter dann bei einer repräsentativen Sache. Jetzt waren einmal 6 Leute da, einmal 2 und einmal 1. Muss ich auch dazu sagen, größeren Anklang hat es nicht gefunden. Da eine Abstimmung zu machen und sich auf diese Abstimmung zu berufen, hätte ich dann auch ein bisschen lächerlich gefunden. Okay, Moni, dich habe ich als nächstes. Ich möchte gerne, dass wir diese Diskussion zu diesem Thema bis spätestens um 11 Uhr beenden, weil wir ganz viel weitere Dinge haben, die heute beschlossen werden müssen und möchte dann spätestens um 11 Uhr irgendwie einen Beschluss fassen wollen. Jetzt. Nee, wir müssen nicht 9 Minuten diskutieren, denke ich. Olaf, von mir mal einfach so als praktisch denkender Mensch, könntest du die Punkte, die dir jetzt da wirklich auf der Seele liegen, die jetzt da nicht enthalten sind in diesem abschließenden Kapitel 6, einmal ganz kurz nur aufschreiben und auf die 20 Piratenliste schreiben, damit wir uns derjenige, der sich dazu berufen fühlt, damit der dir noch einen Response geben kann? Es ist nur ein Punkt und ich kopiere ihn jetzt direkt ins Pad. Ja, das Pad ist mit dieser Sitzung zu Ende. Ich fände das mit der Mailingliste deshalb charmanter, okay, weil man da das offener gut, quasi. Alles klar, es ist ein Punkt und schicke ich dann gleich auf die Liste. Also für dich ist da im Prinzip nur ein Punkt offen. Ein Punkt auf, also alles, was hier drin steht, das steht ja an den Kommentaren, ja, in dem Papier, was jetzt auch verlinkt ist. Und da ist aber natürlich jetzt nicht ein Kommentar zu einem Punkt, der nicht drin steht. Und da gibt es einen Punkt, den ich gerne in dem Minderheitenvotum drin hätte. Hier steht nur drin, wo wir es konkreter haben möchten, weil das, was wir drin haben möchten, steht ja nur relativ unkonkret drin. Und dann gibt es eben einen Punkt, den hätten wir gerne noch drin, der steht gar nicht drin und den müsste man dann als einzelnen Punkt nochmal. Okay, Oliver, bitte. Ja, den Punkt hat der Olaf eben schon genannt, mit den Rückstellungen. Ansonsten war uns, das wollte ich noch kurz hier erwähnen, die neue Gemeinnützigkeit sehr wichtig. Das steht aber tatsächlich in dem Vorschlag von SPD-Grüne mit drin. Das wäre allerdings eventuell was, was wir bei der Pressekonferenz hervorheben würden. Da kann man auch nochmal vorher drüber sprechen. Und ja, ansonsten zum Feedback aus der Basis ist natürlich schwierig. Ist ein Thema. Manche Dinge sind sehr, sehr griffig formuliert und leicht verständlich. Darüber wurde auch zum Beispiel Mumble viel diskutiert. Es gab zum Beispiel ein Philadelphia-Modell, ich erwähne es jetzt nicht weiter, aber das war so schön beschrieben und man entdeckte sofort irgendwie ein paar Fehler, das steht deshalb jetzt auch nicht drin. Darüber wurde dann auch Mumble bei der ersten Sitzung, wo mehrere Leute da waren, etwas ausführlicher diskutiert. Es gibt Dinge, wenn man die etwas länger erklärt, wie Grunderwerbssteuer. Wenn man die dann erklärt bekommt, dann sieht das jeder ein und findet es sehr gut, da was zu machen. Aber um alle Dinge zu durchforsten, da braucht man jemanden, der wirklich einen Monat Zeit hat. Das ist natürlich schwierig, da mal eben zu sagen, auch da, was steht denn im Wahlprogramm dazu? Ist kompliziert. Deshalb haben wir natürlich im Wahlprogramm tatsächlich bis auf die Grundsachen oder vorgeschlagen auch fürs Bundeswahlprogramm sind natürlich ein paar Sachen, die grundsätzlich genau in die gleiche Richtung gehen. Nur die Ausgestaltung ist trotzdem eine Abwägungssache. Dietmar. Erstens eine Frage an Oliver, weil er gerade sagte, da könnte das ja vielleicht bei der Pressekonferenz noch sagen, gibt es da eine gemeinsame Pressekonferenz aller Fraktionen? Danke. Zweitens, Einwendungen, Anmerkungen oder dergleichen mehr in Bezug auf das Gesamtpapier oder Einzelpunkte haben wir noch keine Verfahrensweise, glaube ich, jetzt festgelegt, falls das überhaupt Sinn macht. Aber ich schlage dazu vor, der Olaf will ja jetzt dann noch diesen einen Punkt rumschicken, dass man das dann als Antwort auf diese Mail von dir quasi postet, sodass es auch alle damit bekommen. Okay. Genau, ich würde sagen, sobald die Mail rum ist, könnt ihr mir oder am besten dem Daniel und mir einfach eine Mail schicken, zu jedem einzelnen Punkt, der hier drin steht, einen Kommentar abgeben und ich halte mich dann einfach an das Mehrheitsvotum von den Sachen, die ich zurückbekommen habe, ab, und das sollten wir jetzt gleich mal festlegen, ab wie viele Antworten ich zu einer Sache bekommen habe. Also nicht, dass ich hinterher zu einer Sache eine Antwort Nein bekomme und ich mich deswegen dann, ich dann dagegen stimmen soll. Also müsste man gleich nur noch eine Menge festlegen, ab wo ich dann die Abstimmung annehme oder berücksichtige. Ja, bietet sich jetzt nicht für einen klassischen Umlaufbeschluss an, hast du völlig recht. Wenn es nur eine Stimme ist, dann kann man vielleicht auch sprechen miteinander. Vielleicht kommuniziert man textlich wieder aneinander vorbei und wenn man dann direkt miteinander spricht, löst sich das schneller. Aber das wäre eine Vorgehensweise, jetzt nochmal über Mail quasi ein Meinungsbild hier einzuholen, das wäre für dich und auch für Olli, für Daniel, für euch wäre das okay. Dietmar, du möchtest noch was sagen? Ja, das Prozedere gestaltet sich in der Tat schwierig, wenn es darum geht, Minderheitsvotum noch aufzusetzen, ne, denn darum geht es ja offenbar hier, dann meine ich, braucht man da vielleicht keine Abstimmung. Ansonsten, Harald, ich zitiere jetzt an dieser Stelle Harald, dann sollte man tatsächlich hier bezüglich dieser Handlungsempfehlung marschieren unter gleichzeitiger Aufsetzung eines Minderheitsvotums. Minderheitsvotum wäre ja ein Votum, welches auch ein solches beinhalten würde, was nur einer zurückschickt. Also wenn ich beispielsweise sage, ich bin einer anderen Auffassung, müsste im Prinzip das im Minderheitsvotum auftauchen. Das nämlich mit der Formulierung, dass vereinzelt innerhalb der Fraktion die Auffassung vertreten wird, das etc. pp. Ich gehe jetzt mal von aus, dass nicht jeder zu diesen ganzen Punkten hier überhaupt was sagen wird, mangels vielleicht Interesse oder was auch immer, oder vielleicht auch mangels Zugang zur Materie. Wenn das Minderheitsvotum allerdings dann stattfinden, ausgeformuliert werden soll, meine ich, dass unter Berücksichtigung des Minderheitenschutzes, den wir ja als Oppositionspartei wahrnehmen, das aber auch dann innerhalb der Fraktion gelten sollte und dass dann ein natürlich begründeter Einwand auch in das Minderheitsvotum einfließen sollte. Danke, Dietmar. Moni, bitte. Ja, wird ja eng. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass egal, was jetzt hier Leute sagen, wenn wir jetzt einzelne in der Fraktion haben, die den einen oder anderen Punkt ablehnen, dann wird das auch mit aufgenommen in dieses Minderheitenvotum. Das heißt, jetzt können wir alle hergehen und dann können wir in dieses Minderheitenvotum schreiben, da sind 3 dafür, 2 dagegen, 5 enthalten sich. Und so stellst du dir das vor? Ich wollte das nochmal so für mich nachvollziehen. Ja. So stelle ich es mir vor, weil ein anderes Prozedere sehe ich hier nicht. Weil sollen wir sonst noch mal eine Mehrheitsfindung stattfinden lassen? Das wird problematisch. Sonst müssten wir jedes einzelne Individualvotum noch mal durch einen Umlaufbeschluss abstimmen lassen. Das wird schwierig, denke ich. ich sage deshalb, weil wir müssen doch festlegen, welches Verfahren wir hier für dieses Minderheitsvotum anwenden, weil sonst bringt es ja nichts. Wenn wir sagen, wir wollen erstmal eine Mehrheit finden für die einzelnen Minderheitsvoten, dann müssen so, dann werden wir wahrscheinlich darüber abstimmen müssen oder auch nicht. Oder wir sagen, wir nehmen das einfach nur ins Minderheitenvotum auf, dass vereinzelt, wie ich das gerade gesagt habe, dass vereinzelt eine andere Auffassung vertreten wird und dann wird gleichwohl im Sinne des Gesamtantrags zugestimmt. Das ist ja nun auch bei Gerichtsentscheidungen beim Bundesverfassungsgericht so. Da wird dann eine Mehrheitsentscheidung, die sagt, wir sind für das Urteil so und so und es gibt ein Minderheitsvotum von einem Richter oder von zwei Richtern. Und dann ist das Thema gut. Danke, Dietmar. Der hehre Wunsch von Moni zerbröselt geradezu nichts. Ich habe den Kai, den Olaf und den Michel auf Arena-Liste. Also ich finde, Liquid Feedback wäre ein richtig tolles Tool, um das zu ermitteln. Olaf, bitte. Ich möchte noch mal, ich versuche jetzt einen praktischen Vorschlag zu machen, der ist natürlich wieder vom Verfahren her nicht optimal, aber das muss, man muss es eben mit der Zeit sehen, um ja auch ein bisschen Druck haben. Wir könnten jetzt abschließend sagen, dass wir das ja alles hier irgendwie da, wo es uns nicht gefällt und auch ich meine auch das, das, was Dietmar jetzt nicht gefällt, ist ja auch nur, soll nochmal geprüft werden. Man kann es ja auch zum Teil entschärfen, gerade wenn man ein Gesetz, was dir nicht gefällt, könnte ja in der Prüfung herauskommen oder bei der Novellierung herauskommen, dass es gar nicht mehr so hart ist. Dass wir dieses Papier als solches machen und dass wir dann, und das würde dann rumgehen an alle, zu bestimmten Punkten konkretisieren, zu bestimmten Punkten sogar sagen, dass wir uns das eigentlich nicht so richtig vorstellen können, dass wir das für sehr, sehr problematisch halten und den einen Punkt, den ich noch gesagt hatte, extra reinnehmen. Das Ganze würde dann das ein Unterkapitel sein, das wäre unser Minderheitenvotum und das können wir dann von mir aus auch stückweise per nicht direkten, also ich nenne es jetzt mal Umlaufbeschluss, es wird kein klassischer, also keiner, der sich unseren formalen derzeitigen Richtlinien für Umlaufbeschlüsse erfüllen. Aber so, dass jeder dann noch Möglichkeiten hat am Donnerstag, mehr Zeit wird es leider nicht geben, es muss ja einmal verfasst werden und dann muss es rumgeschickt werden, am Donnerstag sich melden kann und kann sagen kann, hier ja, hier nein, hier ja, hier nein. Und ich mich dann einfach an die Mehrheit halte, wenn, sage ich jetzt mal, mindestens 6 Leute mit abgestimmt haben. Wäre das eine Vorgehensweise, die soweit akzeptabel wäre? Es hieße also, ja, wir tragen dieses Wischiwaschi-Papier mit als Grundlage und wollen dann nochmal ein Minderheitenvotum, wo wir auf gewisse Dinge ganz konkret eingehen, beziehungsweise das Ganze noch um eine Handlungsempfehlung erweitern. Dankeschön. Ich habe als letzten Redner im Moment noch den Michel auf der Liste. Du hast den Michel auf der Liste, der sagen möchte, wir sitzen hier als Fraktion und ein Minderheitenvotum geben wir auch als Fraktion ab. Deswegen bin ich extrem dagegen, dass hier jeder Einzelne seine Meinung irgendwie in so ein Papier schreiben kann. Nur weil er der Meinung ist, er will da irgendwie was hinschreiben, das geht einfach nicht, weil dafür sind wir hier 20, die gemeinsam ein Minderheitenvotum abgeben. Und ja, wenn wir Umlaufbeschlüsse dazu machen müssen, wie der Olaf es gerade vorgeschlagen hat, wo sich allerdings 11 beteiligen müssen, weil auch da gelten die entsprechenden Regeln für Umlaufbeschlüsse. Aber ist das so, dann ist das so. Dann müssen wir halt mal ganz viele Umlaufbeschlüsse machen in der nächsten Woche. Der Dietmar hat sich gleich zweimal gemeldet. Dietmar, bitte. Also, ganz kurz. Ich kann dieses Verständnis von Minderheitsvotum oder von Minderheit nicht nachvollziehen. Es würde aber dazu führen, gut, wenn du sagst mit diesen Umlaufbeschlüssen, okay, das sind dann glaube ich 30 oder so, wunderschön, kann man ja machen. Letztendlich wird es aber dazu führen, dass wir ein Votum abgeben, beziehungsweise eine Abstimmung abgeben. Diese Abstimmung müsste natürlich dann auch entsprechend kommuniziert werden an die Kommission. Und die würde dann beispielsweise so aussehen, dass, was weiß ich, 12-8 oder so für diese Handlungsempfehlung sind. Und ohne explizite Ausführung der Mindermeinung dann eben dieses, wenn auch Mehrheitsvotum, abgegeben sein. Der Michel möchte noch mal einen Satz sagen. Er fängt an. Ja, was? Nein, ich noch mal. Die Mindermeinung haben wir als Fraktion innerhalb der Enquete-Kommission und nicht der einzelne Abgeordnete innerhalb unserer Fraktion. Und deswegen ist eine... Oh mein Gott, ich hoffe zu reden. Und ich soll noch Wiki-Argument sagen, das war noch ein gutes Tool. Danke, Michel. Daniel, ist das eine Wortmeldung oder ist das morgendliche Frühgymnastik? Gut, eine glasklare Vorgehensweise sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Vielleicht macht es auch einfach Sinn, auf den Olaf und den Oliver nochmal zuzugehen. Vielleicht bietet ihr irgendwann nochmal einen Redetermin an oder sowas. Im Mandel? Zufällig sowieso schon geplant? Also ich möchte mich an der Stelle, Moni, so ein bisschen anschließen, dass wir es jetzt vielleicht aus der Fraktionssitzung rausnehmen, weil es... Also wir sollten zumindest einen Beschluss fassen, was wir tun, wenn nichts mehr passiert. Also wenn zum Beispiel viel rumgeschickt wird und Umlaufbeschluss und Mumble oder sonst was, aber die Beteiligung ist sehr gering, dann darf das nicht heißen, dass wir verschieben es auf nächste Fraktionssitzung. Meine nächste Fraktionssitzung ist der 26. Das ist die Pressekonferenz. Insofern wäre es gut, wenn wir wenn wir trotzdem beschließen, vielleicht das so zu machen, wie Olaf das vorgeschlagen hat. Moni, bitte. Ja, ich komme nochmal zu meinem alten Antrag zurück, dass wir jetzt hier eine Empfehlung abgeben und letztendlich dann aber die Verantwortung euch überlassen, wie ihr euch dann da verhaltet, weil man nicht weiß, was in diesem Umlaufbeschlüssen halt rauskommt. Also ich würde einfach auch sagen, dass ich euch da durchaus vertrauen würde, die richtige Entscheidung zu treffen. Danke, Moni. Gibt es dazu Redebeiträge? Möchtet ihr das formell abstimmen lassen? Gibt es dazu Gegenrede? Dann sehe ich den Antrag mal einfach so als angenommen an und euch das Vertrauen ausgesprochen der Fraktion. Dankeschön. Wir klopfen, das gilt der Marie. Wir können dann zu Tagesordnungspunkt 3 kommen, Vorbereitung der Plenarsitzung. Moni? Ja, es gibt einen ersten eine erste Tagesordnung, auf der die bisher eingereichten Anträge auch drauf sind. Hinten an der Tagesordnung, das werdet ihr gesehen haben, sind die ganzen Zeiten für die Haushaltsreden. Ich denke, das müssen wir nicht durchgehen. Ich glaube, das ist inzwischen Routine, dass ihr euch in den jeweiligen Ausschüssen darauf einigt, wer da redet. Wir werden auch wieder ein Pad machen, wo sich bitte die Leute, die dazu sprechen, eintragen. Wir haben mehrere Anträge aus unserer Fraktion. Der vom Nico steht bereits auf der Tagesordnung. Der ist letztes Mal hier schon abgestimmt und beschlossen worden. Ich würde euch bitten, eure Anträge jetzt vorzustellen, dass wir die abstimmen können, dass ich die möglichst gleich mit nach oben nehmen kann. Und ich möchte vor allen Dingen wissen, ob das ein Antrag ist, der abgestimmt werden soll oder der in einen Ausschuss überwiesen soll. Also mir wäre es wichtig, dass wir jetzt zügig diese Anträge haben, damit wir da oben im Büro weiterkommen. Ja, wer fängt an? Lukas, fängst du an? Ja, genau. Ich habe den Antrag zum Thema Biodiversität und Honigbiene ja gestern schon über die Mailingliste geschickt. Ich hoffe, ihr habt das alles gelesen. Das ist jetzt nichts Wildes. Der Antrag ist quasi eine Weiterentwicklung eines Antrags der Grünen und der Piraten aus dem Saarland. Das Ganze habe ich ein bisschen überarbeitet, fachlich aufpoliert und ihn dann quasi hier reingestellt. Das ist ein Antrag, der kann, so wie er ist, im Plenum abgestimmt werden, soll also nicht in die Ausschüsse überwiesen werden. Es ist zudem ein Antrag, der durch unser NRW-Wahlprogramm auch abgedeckt ist. Dort das Stichwort Biodiversität. Insofern ganz unproblematisch. Fragen dazu? Die Bienen sind auch gentechnikfrei, ne? Genau. Und 100% Bio. Das ist doch aber Massentierhaltung, oder? Wie viel Quadratmeter hat so eine Biene in ihrem Stall? Das ist richtig. Ich bin auch eigentlich, muss ich da ein bisschen outen, ich bin auch ein Lobbyist der Bienenschenkelindustrie. Okay, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen dazu. Ich glaube, deine Vorgehensweise und den Antrag finden alle toll, Lukas. Mach zwei Glas Honig für jeden. Ich hab das schon davon gesprochen. Ihr habt das doch hoffentlich bei euren monatlichen Einnahmen aufgeführt. Oder bekommt ihr den Honig? Okay, nächstes Thema. Wir müssen das, glaube ich, einfach formell nochmal kurz. Wollen wir formell über jeden abstimmen? Namentlich und alles? Okay. Gut, gibt es Gegenstimmen zu dem Antrag von Lukas? Sehe ich es nicht der Fall, dann ist das einstimmig angenommen. Der nächste bitte. Wer ist der nächste? Dietmar dann. Genau, Änderungsantrag bezüglich des Haushaltsgesetzes. Hatte ich ja schon in der letzten Sitzung einmal, hatten wir das Ding ja schon mal auf der Tagesordnung und war auch schon, der Antrag war auch schon umgeschickt, für alle zum Lesen, wollten auch alle nochmal lesen, weil sie sagten, nö, das möchten wir uns nochmal angucken, bevor wir darüber abstimmen. Nun haben wir, gab noch eine kleine redaktionelle Änderung in der Begründung. Ansonsten ist das gleich geblieben gegenüber vergangener Woche Freitag. Es geht hier im Wesentlichen darum, das Land Nordrhein-Westfalen davor zu bewahren, Spekulationsgeschäfte zu tätigen, zur Zins- und sonstigen Absicherung, ohne dass dem entsprechende Kredite in gleicher Höhe entgegenstehen. Also einmal Konnexitätsprinzip und zum anderen natürlich die Spekulationsbremse, die hier mit diesem Entwurf, mit diesem Änderungsentwurf festgeschrieben werden soll, wie es auch in anderen Bundesländern schon der Fall ist. Wir hatten vom HFA-Team aus dieses Thema schon einmal in der letzten Haushaltsdebatte im Haushalts- und Finanzausschuss aufgeworfen. Es hat dort zu großen Eruptionen geführt. Es war ein Riesentohuwabohu und letztendlich wurden daraufhin Gespräche geführt mit dem Finanzministerium. Und das Finanzministerium hat zumindest bestätigt, dass sie gar nicht gesehen hatten, dass diese Möglichkeit aufgrund des Passus, wie er in derzeitigen Haushaltsgesetzen auch in den vorangegangenen Haushaltsgesetzen stand, derartige Geschäfte überhaupt möglich sind. So, und wie auch immer, der Landesrechnungshof dann Jahre später dann nochmal zu dem Ergebnis kommen könnte, ja, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen, sind wir der Auffassung, dass wir hier von vornherein eine solche Spekulationsbremse in das Haushaltsgesetz einbauen sollten. Soweit dazu. Wenn Fragen bestehen, bitte stellen. Moni, bitte. Ja, in Ausschussüberweisung oder was wäre das? Ja, in Ausschussüberweisung. Also wenn wir hier direkte Abstimmung machen, könnte ich mir vorstellen, dass wir damit nicht ohne weiteres durchkommen. Schade, dabei kommen doch unsere Anträge sonst immer durch. Ist doch Piratenantrag, geht doch gar nicht. Echt? Okay. Dima, waren Rückfragen mit Zinsswap oder ohne? War ein Spaß. Gut. Entschuldigung, aber ja, in der Tat, derartige Derivatgeschäfte sind davon selbstverständlich auch umfasst, ganz genau, weil diese können natürlich vom Land Nordrhein-Westfalen auch durchgeführt werden. Wie dumm. Von mir natürlich. Dankeschön. Ich habe die nur verstärkt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon wir reden. Ich dachte immer. Genau. Gut, weitere Wortmeldung? Ja, wir haben ja weitere Anträge, ne? Genau, wer möchte, wer hat da Abstimmbedarf bei dem Antrag, den ich mir gerade vorgestellt hat? Der Grumpy möchte doch abstimmen? Okay, dann stimmen wir ganz formell darüber ab. Wer möchte dem Antrag, den der Dima gerade vorgestellt hat, so zustimmen? Bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig, relativ einfach, auch für den Jaroslav. Ja, der Dima dankt im Team. Okay. Platz dieser Fernseher und die Folie fliegt. Linus. Ja, ich habe auch noch einen Antrag. Ich hatte den erst heute auf der Infoliste rumgeschickt, weil es erst gestern Abend akut wurde. Und zwar ist die CDU an uns herangetreten. Es geht um ein Unternehmen, die TSTG Schienentechnik GmbH in Duisburg. Die soll geschlossen werden, da sind 400 Mitarbeiter und die CDU hat sich jetzt dort mit dem Betriebsrat abgesprochen mit denen und würde gerne einen Unterstützungsantrag hier im Plenum machen. Der, wie gesagt, sich für den Erhalt der Produktion ausspricht, ansonsten nicht viele weitergehende Maßnahmen fordert. Wie gesagt, der Inhalt ist mit dem Betriebsrat dieses Unternehmens abgesprochen und die Arbeitnehmer haben uns angekündigt, am 28. also zum Plenum hier auch vor dem Landtag zu demonstrieren. Und deswegen habe ich das jetzt hier vorgelegt und kann natürlich hier beschlossen werden bei Bedarf. Dankeschön, Ninus. Ich habe da eine Nachfrage zu, und zwar wird das ja jetzt nicht alleine, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Antrag, der wird ja nicht alleine aus der Sicht gestellt, dass da Arbeitsplätze verloren gehen, sondern es wird auch so ein bisschen aus der Sicht gestellt, dass es keine großartige Konkurrenzsituation in Europa bei der Schienenproduktion gibt. Und in dem Antrag ist ja auch beinhaltet, dass das Werk verkauft werden sollte statt geschlossen und dass Voestalstahl dazu aufgefordert wird. Also es ist jetzt nicht nur ein reiner Antrag, die Arbeitsplätze zu erhalten, sondern auch es trägt dazu bei, eine Monopolbildung in der Schienenproduktion, die ja schon recht weit fortgeschritten ist, wenn ich das wirtschaftlich richtig sehe. Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege. Dass wir da eventuell noch einen weiteren Player am Markt kriegen könnten, wenn dieses Werk wirklich verkauft werden sollte. Kannst du das nochmal kurz... Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ich glaube, das hast du richtig zusammengefasst. Ja, habe ich nichts mehr zu sagen. Vielleicht noch den Hinweis, dass geplant ist, dass ein gemeinsamer Antrag wird. Also die haben nicht nur bei uns angefragt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie der Stand ist, ob es Signale gibt, wie die anderen Fraktionen sich dazu stellen. Aber ein Hinweis noch ein weiterer Hinweis inhaltlicher Art, die haben sehr wohl da reingeschrieben, dass das haushaltsneutral geschehen soll. Also klargestellt haben, dass da keine staatlichen oder öffentlichen Landesgelder oder sowas rein sollen. Danke, Daniel. Gibt es weitere Rückfragen? Matthias, bitte. Ist recherchierbar, ob es einen Zusammenhang zwischen der Firma und den mit den Preisabsprachen verbundenen Skandal mit ThyssenKrupp gab, weil das bezog sich ja explizit auf den Schienenbereich und ich denke, Preisabsprachen sind auch ohne die Einbindung solcher Firmen nicht möglich gewesen. Wenn es da eine Verbindung gab, wäre es natürlich schön, wenn man es vorher einmal kurz recherchiert, wobei das jetzt keine Unterstellung war, sondern lediglich nochmal so ein kurzer Hinweis, dass es vor rund anderthalb Jahren diese Sache hier gab, die auch hochgekocht ist, und es wäre natürlich fragwürdig, eine solche Firma zu unterstützen, wenn es eine offenkundige Verbindung in diesem Zusammenhang gäbe. Linus, bitte. Ja, das ist völlig richtig. Ich finde es auch gut. Das wird allerdings in dem Antrag auch angesprochen. Dass es hier ein Schienenkartell gab und deswegen wird auch unterstellt, dass unter anderem die Muttergesellschaft das jetzt schließen möchte, als Resultat am Ende des Schienenkartells. Es heißt also, es ist eine Begleitgeschichte davon, das ist richtig, aber es wird angesprochen hier drin und man spricht sich ja nicht für das Management aus, sondern damit der Betrieb erhalten bleibt. Ja. Dazu kann ich dir einen kleinen Abschnitt aus der Zeit mal zitieren. Oh, jetzt ist das Leistungsschutzrecht schon. Demnach wurde nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch zahlreiche Nahverkehrsgesellschaften in ganz Deutschland mit Schienen und Weichen zu überhöhten Preisen beliefert. Zusammen kommen die Ermittler auf weit über 100 Fälle. Verantwortlich sind die Stahlunternehmen ThyssenKrupp und Voestalpine, Klöckner Bahntechnik. Erster laut Ermittlungsunterlagen noch im Jahr 2010 hat im Laut Ermittlungsunterlagen noch im Jahr 2010 versucht kleinere Firmen, die in das Geschäft mit Schienen und Weichen drängen, in das Kartell einzubinden und so seine eigene Position abzusichern. Voestalpine wiederum machte das Kartell im Frühjahr schließlich öffentlich und arbeitet seitdem mit dem Kartellamt in Bonn zusammen. Mit anderen Worten, hier wird dasjenige Unternehmen aus der Diskussion oder aus dem Markt rausgenommen, was dieses Schienenkartell quasi veröffentlicht dann hat und mit den Monopolermittlern zusammengearbeitet hat, wirft ein sehr beschauliches Licht auf die Vorgehensweisen dort. War das jetzt Oliver? Nur noch eine Mini-Anmerkung, die parlamentarische Gruppe Bahn. Es sind ja einige Mitglied dort, stellvertretend als Vorstand ist nicht da, deshalb erwähne ich es kurz, hat sich ja auch schon um die TST gekümmert und auch schon Brief an die Ministerpräsidentin geschrieben, und ich weiß gar nicht mehr, an wen es alles ging. Also das beschäftigt schon etwas länger. Jetzt kommt der Antrag wahrscheinlich wegen akuter Anfrage des Betriebsrats oder akuter Diskussion zwischen CDU-Abgeordneten und Betriebsrat. Und, ich habe gestern Abend schon gesagt, ich würde das unterstützen. Ich sehe auch in dem ganzen Text nichts drin, was wir in irgendeiner Weise nicht unterstützen würden. Also ist schon gut formuliert und mir ist erst heute aufgefallen, es ist ja auch wie immer, wenn es um irgendwas ARG Tosus-Gebiet, er hat aber auch am Ende ist ja auch hier. Richtig. Das Einzige, was mir da jetzt ad hoc auch noch sinnvoll einfallen würde, als Ergänzung in dem Antrag wäre darauf halt zu achten, dass die Voestalpine dann nicht über Kurzarbeitergeld quasi abgewickelt wird bis Ende 2013. Das ist ja so der Standardtrick. Aber das kann man später noch, genau. Rede steht schon, wir kennen das. Genau. Gut, weitere Wortmeldung. Gibt es dann den Bedarf, diesen Antrag konkret abzustimmen oder gibt es Gegenrede? Genau. Sehe ich nicht, dann sehe ich den so als einstimmig angenommen an. Dankeschön. So, weitere Punkte. Dirk, bitte. Ja, ich hätte auch noch einen Punkt eingebracht. Zunächst mal, Moni, Entschuldigung, dass ich das fristig gehalten habe, aber der Grund, warum ich jetzt einreiche, der war mir selber erst seit Ende letzter Woche bekannt und mit Antragsvorbereitungen so ging es einfach nicht Frist zu halten. Und zwar gibt es folgendes, die Landesregierung hat jetzt nochmal das Gesetz, was wir damals quasi mit der Opposition abgelehnt haben, diese Verlängerung der Fristen in dem jetzt noch bestehenden Verfassungsschutzgesetz, nochmal eingebracht, so nach dem Motto, wir stimmen ab, so lange, bis es passt. Um diese Frist nochmal um 3 Monate zu verlängern. Das lässt den Schluss nahe, dass das Verfassungsschutzgesetz vermutlich nicht bis April fertig sein wird, das neue, also nicht verabschiedet sein wird. Die G10-Kommission, das ist die sich mit den Einzelfällen wirklich innerhalb des Verfassungsschutzes beschäftigt und dann wirklich die eigentliche Kontrolle, die richtige Kontrolle ausübt. Die wird gewählt durch das Kontrollgremium, in dem auch ich sitze. Diese Kommission besteht momentan laut Gesetz aus 4 ordentlichen und 4 stellvertretenden Mitgliedern. Wenn man jetzt weiß, dass das Kontrollgremium vor unserem Einzug, und das war ja öffentlich bekannt, nur aus 4 Fraktionen bestand, weil die Linken nicht mitspielen durften, 4 Fraktionen im Kontrollgremium, 4 Mitglieder der G10-Kommission, dann kann man sich denken, welche Fraktion jetzt momentan kein Mitglied der Kommission hat. Dementsprechend, wenn wir jetzt noch 3 Monate länger warten müssen, würde ich gerne im Zuge dieser Diskussion dann auch das G10-Gesetz, solange es jetzt noch existiert, ebenfalls ändern, um dann zumindest für diese 3 Monate, wer weiß, wie lange es noch dauert, zumindest schon mal die Diskussion zu regeln, dass wir auch gerne ein Mitglied dort drin hätten. Vielleicht klappt es sogar, ich vermute aber das nicht, die Diskussion oder beziehungsweise die Argumentation wird sein, wir lehnen es ab, weil es kommt eh bald Neues, trotzdem hätte es gerne abgestimmt. Fragen dazu? Dankeschön. Dirk, vielleicht kannst du mir noch mal kurz erläutern, was ist G10? Also es gibt im Grundgesetz Artikel 10, aufgrund dessen, weil der Verfassungsschutz ja im Prinzip alles machen kann, was er will, ohne richterliche Kontrolle. Gibt es im Grundgesetz einen extra Passus, der festlegt, wie dann eben diese richterliche oder diese fehlende richterliche Kontrolle auszugleichen ist. Und dazu gibt es dann eben das parlamentarische Kontrollgremium. Und das wiederum wählt die G10-Kommission. Und die ist im Prinzip dafür zuständig, sich wirklich mit den Einzelfällen zu beschäftigen. Also wenn der Verfassungsschutz sagt, von Person X müssen wir die Rechte einschränken und den müssen wir ein bisschen überwachen, dann ist die G10-Kommission dafür zuständig, zu gucken, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Also die beschäftigt sich wirklich mit dem Einzelfall. Und zurzeit haben wir da keinen Vertreter und diese Ausnahme soll verlängert werden. Nee, es geht nicht. Nein, also es geht um andere Ausnahmen. Die haben jetzt damit nichts zu tun, aber diese Verlängerung dieser Ausnahmen, dieser Überwachungsmaßnahmen, lässt darauf schließen, dass das neue Verfassungsschutzgesetz, in dem dann auch eben dieses G10-Gesetz neu geregelt werden soll, noch länger dauert als bis April. Also die Vermutung liegt nahe, ansonsten bräuchten sie es halt nicht verlängern. Okay. Weitere Rückfragen? Also der Antrag, der befasst sich wirklich nur, der sagt eigentlich nur, wir erhöhen die Mitgliederzahl von 4 auf 5, mehr wird da nicht geändert. Okay. Weitere Rückfragen aus der Fraktion? Gibt es Gegenrede dazu, dass auch wir den Verfassungsschutz überwachen wollen? Abschaffen schlägt Lukas vor. Oh. Ich sehe nonverbale Zustimmung an verschiedenen Stellen. Noch ein kleiner Einwurf. Sagt bitte, in welche Ausschüsse ihr es überweisen wollt. Das ist ganz wichtig für Björn. Auch die vorherigen Anträge. Ach, da freuen sich der Michel und ich. Direkte Abstimmung. Warte. Echt Fischerei. Ich finde auch, wir müssen diesen Fischereiausschuss. Ach, schon gut. Hat irgendwas mit Netzen zu tun, Grumpy, ne? Netzpolitik. Okay. Gut. Dann jetzt hätte ich gerne von der Fraktion gewusst, ob es Gegenstimmen zu dem Antrag gibt. Ist gerade so ein bisschen in der Diskussion untergegangen. Sehe ich nicht. Dann brauchen wir auch nicht formal abzustimmen und sehe das so als bestätigt an dem. Die Mamoni. Ja, ich hatte eine Frage an den Daniel. Habe ich das richtig verstanden? Den Antrag, den du hast, ist das ein politischer Antrag oder ist das ein Antrag zum Haushalt für den HFA, bei dem wir jetzt einbringen? Ja, das ist ein politischer Antrag, den wir theoretisch jetzt besprechen müssten. Genau. Wenn wir den aber jetzt verabschieden, was wir gerne tun können, bleibt uns gleich keine Wahl, wenn wir über den Haushalt reden. Also insofern würde ich die Diskussion gerne gleich mit dem Haushaltsänderungsantrag führen. Ja, dann Dietmar, ne? Dietmar, bitte. Ja, wenn weitere Anträge nicht sind, ich hätte dann noch einen kleinen Antrag. Gehst du gleich vor? Der Grumpy hat auch noch einen. Gut, ich habe auch noch einen Antrag rumgereicht, der im Prinzip allen bekannt ist. Er ist deshalb allen bekannt, weil erstens er alle bereits gestellten Anträge aller Fraktionen, einschließlich unserer selbst, beinhaltet. Es ist nichts hinzugefügt und nichts weggelassen von den Anträgen, die bekannt sind, namentlich den Drucksachen 16-18-61, 16-19-01 und 16-19-05. Grund und Anlass für die Zusammenfassung all dieser Anträge ist eine PGF-Runde nach der letzten Plenarsitzung war das so? Ich weiß es nicht, egal. Also zumindest nachdem alle Anträge vorlagen zur letzten Plenarsitzung, dass man gesagt hatte, wir stellen die Anträge nicht einzeln, sondern es wird ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen geschmiedet, ähnlich so, wie es auch bei der Einsetzung des BLB-Untersuchungsausschusses vonstatten gegangen war. Nun hakte die Sache etwas. Es sollte auf Referentenebene ein entsprechender gemeinschaftlicher Antrag gestaltet werden. Es hat dazu ein Treffen gegeben. Zu diesem Treffen hat der Robert Arnold eine sehr umfassende Mail an uns alle geschickt, die wir noch wahrscheinlich in Erinnerung hat. Das war, glaube ich, letzte Woche oder Ende vorletzter Woche, mit dem Bemerken, dass also hier das mit der Gemeinsamkeit doch nicht so weit her ist, dass also jetzt vereinzelt einzelne Fraktionen, sei es CDU oder auch SPD, zum Beispiel Bedenken haben, einzelne Anträge oder Untersuchungsgegenstände in den Antrag mit aufzunehmen, explizit bezogen auf einen von uns in den Antrag eingebauten Untersuchungsgegenstand betreffend die Zinsswap-Geschäfte der Kommunen mit der WestLB und anderen Landesbanken. Und daran hakt es offenbar, denn die CDU hat Bauchschmerzen damit, diesem Antrag zuzustimmen. Die beiden anderen Untersuchungsgegenstände, die wir aufgeworfen haben, werden mit Zähneknirschen akzeptiert. Diese allerdings nicht. Ein Vorschlag der SPD und Grünen zur gemeinsamen Antragstellung liegt bis gestern nicht vor. Es wurde da, so sagte man mir aus der Fraktion der CDU, darauf berufen oder Bezug genommen, dass wohl Karnevalszeit war und keine Gelegenheit bestand, das entsprechend zu tun. Gleichwohl gibt es auch eine Mitteilung der SPD, dass man also keine Entwürfe rumreichen wolle, bevor diese nicht in der Fraktion abgestimmt seien. Wann also jetzt hier welche Vorschläge im Rahmen der Vorbereitung eines gemeinsamen Antrags tatsächlich irgendwo zur Abstimmung kommen, wissen wir nicht. Fakt ist jedenfalls, so stelle ich persönlich mir eine gemeinschaftliche Gestaltung eines Antrags nicht vor. Entweder man erörtert das Zusammenwerfen aller Anträge ebenso wie besprochen in der PGF-Runde auf Referentenebene und kommt dann zu einem Konsens, der dann letztendlich nur noch in den Fraktionen abgestimmt werden muss. Oder aber es muss einzeln über Vorschläge bezüglich Bestandteile von Anträgen in Fraktionen abgestimmt werden, bevor dann überhaupt erstmal darüber gesprochen wird, ob es einen gemeinsamen Antrag gibt. Stand der Dinge ist jedenfalls, dass es zwar eine Mitteilung der Landtagspräsidentin gibt darüber, dass wohl die Anträge der CDU, FDP, wie aber auch SPD, Grüne voraussichtlich nicht gestellt werden. Sie sind natürlich nach wie vor im System vorhanden. Was unter dem Strich tatsächlich aber gemacht wird, weiß kein Mensch. Das heißt also, ob jetzt hier beispielsweise SPD-Grüne trotzdem an einem eigenen Antrag festhalten oder CDU-FDP, wissen wir zur Stunde nicht. Fakt ist jedenfalls, das Signal aus der CDU ist deutlich, dass also der Zinsswap-Antrag oder Untersuchungsgegenstand abgelehnt wird. Und zwar aus dem Grunde, dass gesagt wird, es gäbe ja verschiedene zivilrechtliche Verfahren zwischen einzelnen Gemeinden und der WestLB, die ja dann gegebenenfalls den Untersuchungsgegenstand beeinflussen könnten oder umgekehrt die Untersuchung dieser Geschäfte könnte dann Gerichtsverfahren beeinflussen und es könnte dazu führen, dass also verschiedene Zeugen, die in dem Kontext gehört werden müssten, gegebenenfalls sich auf ein solches Verweigerungsrecht berufen. Ich sage dazu, das ist Bullshit. Insofern, als wir hier eine politische Untersuchung der Geschäfte und der Verwicklung der WestLB in solche Geschäfte und auch selbstverständlich solcher Geschäfte mit Gemeinden, die hier Kommunen in Nordrhein-Westfalen angedient worden sind, stattfinden muss. Die Frage der Gerichtsverfahren hat dabei überhaupt gar keine Bewandtnis. Im Gegenteil, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt in fast allen Untersuchungsausschüssen, die mir bekannt sind aus den letzten Jahrzehnten, möchte ich sagen, gab es immer irgendwelche Verfahren, die dazu führten, dass bestimmte Zeugen nichts aussagen. Das bezog sich aber meistens auf Strafverfahren. Das Problem haben wir beim BLB ganz besonders, denn da gibt es zahlreiche Strafverfahren. Das heißt also, der BLB-Untersuchungsausschuss hätte unter Berücksichtigung dieses Arguments nie ins Leben gerufen werden dürfen. Hier haben wir es mit zivilrechtlichen Schadensersatzklagen zu tun, die einem Zeugen, möglicherweise auch einem Bankmitarbeiter, überhaupt keine Möglichkeit geben, innerhalb eines Untersuchungsausschusses sich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht zu berufen. Es sei denn, er würde sich dadurch strafrechtlicher Verfolgung aussetzen. Diese Problematik sehe ich hier nicht. Und selbst wenn sie kommt, dann wird man damit leben müssen. Entscheidend ist also, wollen wir darauf warten, ob wir jetzt hier unsere Untersuchungsgegenstände durchbekommen. Wollen wir darauf warten, ob jetzt wir mit ins Boot genommen werden von den anderen Fraktionen oder nicht? Wollen wir darauf warten, dass gegebenenfalls im März, vielleicht aber auch im April oder sogar noch später mal ein gemeinschaftlicher Antrag zustande kommt? Oder wollen wir einfach sagen, nee Leute, so lassen wir uns eigentlich nicht vorführen. Dann können wir doch denen sagen, alle Anträge, die zusammengeschmissen werden sollten, und das war der Angang, sind jetzt da. Das heißt, alle Untersuchungsgegenstände sind in dem Papier, welches ich euch vorgelegt habe, enthalten. Bitte? Und dann sind alle aufgenommen und man kann natürlich tatsächlich auch innerhalb einer entsprechenden Beschlussfassung im Plenum eine Einzelabstimmung über die einzelnen Punkte des Antrags durchführen. Das wäre dann vielleicht zu diskutieren hier im Rund. Oder ob man sagt, nö, wieso? Es sind alle Anträge drin, beziehungsweise alle Untersuchungsgegenstände, so wie sie ursprünglich gestellt worden sind, drin. Und dann wird das so gemacht und gut ist. Also das stelle ich jetzt hier mal zur Debatte oder zur Diskussion. Und hinsichtlich des euch vorliegenden Gesamtwerkes weise ich noch darauf hin, dass ich unter Ziffer römisch 11 einen sogenannten Hilfsantrag gestellt habe. Ich habe das eben mit Gerhard gesprochen, den werde ich wieder rausnehmen. Der Antrag Untersuchungsgegenstand römisch 10 beinhaltet original den Antrag, und zwar 1:1 und original den Antrag der SPD-Grüne. Das war deren einziger Antrag auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses, und dann sollte man das auch so machen, weil wenn wir sagen, wir übernehmen das so, dann machen wir es so fertig. Gut. Und machen nicht irgendwas Allgemeines noch. Danke, Dima. Ich würde mich jetzt erstmal hauptsächlich dafür interessieren, ob wir die Diskussion jetzt vor der Pause noch führen wollen oder ob wir jetzt eine Viertelstunde Pause einlegen. Ja, das ist so, dass halt auch gleich jemand kommt, der sich hier gerne vorstellen würde im nicht öffentlichen Teil. Insofern würde ich jetzt gerne eben Pause machen, dass wir dann diesen nicht öffentlichen Teil möglichst pünktlich beginnen können, damit derjenige nicht warten muss. Und die Diskussion um den machen dann nach dem nicht öffentlichen Teil. Also ich jetzt eine Viertelstunde Pause, dann ein nicht öffentlicher Teil, dann wieder öffentlich. Okay. Gut, zwei kleine Personal. Ich habe Matthias. Wieso, und so? Daniel. Damit ich nachher sagen kann, ich habe es aber gesagt, um 13.30 Uhr ist meine Wenigkeit weg. Dr. Bob ist heute nicht hier. Wir haben immer noch Haushaltsanträge, die abgestimmt werden müssen. Egal, ich weiß nicht, wie lange dieser nicht öffentliche Teil geht und wie es weitergeht. Ich sage das nur an der Stelle, um 13.30 Uhr verlasse ich einfach den Raum. Kommt das nächste Punkt. Daniel, bitte. Ja, nur formalfick, aber wir müssen über einen nicht öffentlichen Teil abstimmen. Gut, dann hätte ich jetzt gerne vor der Pause von euch gewusst, ob wir um 11:55 dann direkt mit, naja, bis wir mit der Diskussion und der Abstimmung durch sind, sagen wir mal 11:55. Aber dann sollen sie doch ablehnen. Weil wir machen eine Viertelstunde Pause immer. Genau, also, wer möchte nach der Pause direkt mit dem nicht öffentlichen Teil fortfahren? Ich würde sagen, um 11:55 fangen wir dann damit an. Jaroslav, auch das ist einstimmig. Nee, falsch. Dann ist es. Ach, Olja. Gut, wer in. Ah! Jaroslav, einstimmig. Dann sehen wir uns um 11:55 jetzt wieder. Danke. Der war geil. Der war geil, Olli. Wir waren noch in dem Punkt Plenarvorbereitung und wir waren an dem Punkt, dass der Dietmar Fragen hatte zum WestLB-Untersuchungsausschuss. Er hat das vor der Pause vorgestellt, wenn ich das eben nochmal ins Gedächtnis rufen darf. Ja, ich kann das gerne zusammenfassen. Die CDU wollte ganz gerne, dass die Swap-Geschäfte auf kommunaler Ebene aus dem als Gegenstand zum WestLB-Untersuchungsausschuss rausgenommen werden. Dietmar plädiert dafür, dass wir den WestLB-Untersuchungsausschuss so handhaben, wie wir ihn beantragen und beantragen wollen. Für mich stellt sich eigentlich, wenn du mich schon fragst, hauptsächlich die Frage, ob wir jetzt darauf warten, dass wir den alle mit allen Fraktionen zusammenstellen, diesen Antrag, oder ob wir unseren einzigen Untersuchungsausschuss quasi an der Stelle nutzen, diese Wahlperiode und den unabhängig von den anderen Fraktionen einzubringen, wenn ich das richtig jetzt zusammenfasse, Dietmar. Ja. Ich habe nur weniger Worte benutzt wahrscheinlich. Harald, bitte. Also ich bin der Meinung, dass wir den Antrag so, weil er auch der weitestgehende ist, im Moment gibt es ja noch gar keinen konkurrierenden, aber selbst wenn ein anderer kommt aus den Fraktionen, ich bin der Meinung, dass wir den Antrag stellen sollten, zumal wir über den Untersuchungsgegenstand, den ursprünglich SPD, Grüne und CDU beabsichtigt haben, weit hinausgehen durch die Frage der Untersuchung der Zinsswap-Geschäfte. Das kann man nicht auf die Kommunalaufsicht abschieben. Ist ja lächerlich, Ablenkungsmanöver der CDU. Aber ist auch ganz egal. Ganz schlicht und kurz formuliert, der ist der weitestgehende. Ich bin der Meinung, wir sollten den einbringen. Wir haben ein Interesse an einem umfassenden Untersuchungsausschuss. Egal, was jetzt von den anderen kommt, dann sollen sie den eben ablehnen. Ja, sollen eben ablehnen, dass Zinsswap-Geschäfte untersucht werden sollen. Darum geht es letztlich. Ja, darum geht es letztlich. Und deshalb spitze ich das auch einfach so zu. Finde ich richtig gut. Ja, für mich ist halt nur interessant, kann man das jetzt thematisieren im Rahmen der Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Oder thematisiert sich das automatisch nur dadurch, dass wir den Untersuchungsausschuss alleine beantragen? Ich hatte mich zuerst gemeldet, tut mir leid. Gut. Ja, es war eine Frage an Dietmar und die folgenden Redner entscheiden, ob sie selber erst reden wollen oder die Frage an. Ich habe nur mit der CDU gesprochen. Die CDU ist diejenige, sind diejenigen, die das Ding überhaupt, zumindest von der Ankündigung her, aufs Tapet gebracht haben. Die CDU macht den Antrag mit der FDP zusammen und hat signalisiert, dass sie es nicht wollen, dass sie diesen Gegenstand definitiv nicht wollen. Die SPD hat in dem einen Gespräch, an dem ich persönlich nicht teilgenommen habe, sich auch dahingehend geäußert, dass sie es wohl eher nicht möchte. Dafür gibt es auch einen durchaus vielleicht sogar nachvollziehbaren, das ist allerdings mehr eine Vermutung meinerseits, nicht nur meinerseits, auch im Gespräch mit anderen hier aus der Fraktion, dass es letztendlich den Fraktionen, den größeren Fraktionen, die auch natürlich entsprechende Vertretungen in den Gemeinden haben, darum geht, Gesicht zu wahren. Denn wenn bei diesen Untersuchungen herauskommt, dass die Kämmerer Mist gebaut haben, sind die in der Verpflichtung, vor ihre Bevölkerung zu treten, ihre Bürger zu treten und zu sagen, ja, tut uns leid, dass wir hier alles schließen müssen, wir haben uns leider verzockt. Tut uns leid, dass wir unter Kuratel stehen mit unserer Gemeinde, wir haben es leider verzockt. Das ist der Punkt. Was? Ja, also deswegen, ob eine Verhandlung, eine weitere Verhandlung zu dem Ergebnis kommt oder führt, ob dieser Untersuchungsgegenstand drin ist oder nicht, das weiß ich nicht. Im Moment macht es sich auf mich den Eindruck, als wäre mir damit hingehalten und es sieht eher so aus, als ob das Votum der anderen Fraktion dahin geht, dass dieser Gegenstand nicht gewünscht ist. Anders wäre es gewesen, wenn bei dem letzten Gespräch ganz klar gesagt worden wäre, alles klar, wie verabredet, wir gießen alle Anträge zusammen, alle Untersuchungsgegenstände gießen wir in einen gemeinsamen Antrag. Wenn es aber losgeht, dass einzelne Untersuchungsgegenstände von beantragten Situationen ausgenommen werden sollen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das weit weg von dem, was man als konsensualen Antrag bezeichnen könnte. Danke, Dietmar. Als nächsten habe ich Daniel, Moni und Matthias. Aber ich sehe es richtig, dass noch kein anderer Antrag vorliegt. Okay, aber das ist eine Frage, wenn du die beantworten kannst. Was ich nämlich befürchte, ist, wenn wir einen vollständig eigenen Antrag stellen, das haben wir ja schon so erlebt, dann sucht man sich irgendein Detail aus diesem Antrag raus, um das zu begründen und den abzulehnen als Ganzes. Deswegen würde ich vorschlagen, wir können ja beides machen. Wir können diesen Antrag einstellen, wir sollten aber dann auch uns den, ich sag mal, am weitestgehenden Konkurrenzantrag, der also Aussichten auf Erfolg hat, also den spricht der Regierung, nehmen und dazu auch noch einen Änderungsantrag formulieren, indem wir genau die unseren Erachtens nach fehlenden unseren Erachtens nach fehlenden Untersuchungspunkte noch hinzufügen. Dann müssen Sie diese nämlich explizit ablehnen. Und das wird im Zweifel dann noch peinlicher, als wenn Sie dann irgendwie sich so eine Begründung konstruieren, unseren Antrag abzulehnen. Danke, Daniel. Die Moni hat Erhellendes. Ja, also ich hätte das gerade wie Dietmar erklärt, wahrscheinlich etwas kürzer. Es ist so, dass im Gegensatz zu dem Untersuchungsausschuss BLB, wo man gesagt hat, wir nehmen alles, was von den Fraktionen kommt, nehmen wir zusammen und nehmen alles mit rein, was irgendeine Fraktion möchte. Das hat da gut geklappt, das klappt hier offenbar nicht. Hier geht es offenbar darum, diesen Konsens nicht herzustellen, sondern gucken, wir setzen uns hier durch und sagen, was wir nicht wollen, kommt da auch nicht rein. Also es scheint eine andere Grundvoraussetzung zu sein. Fakt ist, um mit deinen Worten zu sprechen. Es gibt drei Anträge, die stehen bereits auf der TU. Das ist der eine Antrag der CDU, der FDP, das ist ein Antrag der SPD, der Grünen und es gibt unseren alten Antrag. Das heißt, die erste Frage ist, wir tauschen unseren neuen gegen den alten aus. Das ist das Erste, was wir tun. Was die anderen tun, lässt sich überhaupt nicht abschätzen, da heute Nachmittag diese PGF-Runde ist, ob die ihre zurückziehen und nochmal versuchen, was gemeinsam zu machen. Das wird sich halt in irgendeiner Form heute Nachmittag rausstellen. Deshalb bin ich auch der Meinung, wir sollten zunächst auf jeden Fall einmal diesen Antrag, den wir haben, stellen. Und da müssen wir einfach mal gucken, was die anderen machen und wie die reagieren. Das sehe ich dann heute Nachmittag und würde dann nach dieser Runde unter Umständen auch schnell nochmal Rücksprache wieder suchen mit den entsprechenden Leuten. Aber jetzt nichts zu machen, ist einfach blöd. Lass uns dieses umfängliche Ding nehmen, da draufsetzen und dann gucken wir. Danke, Moni. Ich habe noch Matthias und Dietmar. Von der Arbeitsebene ist zu berichten, es war in der Tat vereinbart, wie Monika das angesprochen hat, dass die Referenten sich auf Wunsch der PGF-Runde zusammensetzen und einen gemeinsamen Antrag formulieren. Dies ist explizit nicht geschehen. Aussage, ganz klar. Inhaltetaktik bis heute. Kann man sich überlegen, was man davon hält. Es liegt kein Entwurf vor. So, damit kann man nicht von einem gemeinsamen Antrag sprechen. Die taktische Variante, einen vollumfänglichen Antrag einzureichen und den gegebenenfalls, sollte man sehen, dass die anderen Fraktionen diesen Konsens dann doch eingegangen sind, den auch wieder zurückzuziehen, da habe ich keine Probleme. Wir können auch nicht ohne Zustimmung der anderen Parteien über das Minderheitenquorum kommen. Das heißt, wir allein reichen hier sowieso keinen Antrag ein, ohne dass die Zustimmung der anderen Fraktionen findet und anschließend umgesetzt wird. Und ich muss ganz klar sagen, wenn man so mit uns umgeht, warum sollten wir nicht auch ganz klar herausarbeiten, dass das so der Fall ist und dass man im Plenum nicht von einem gemeinsamen Antrag sprechen kann. Und ganz bewusst, Daniel Schwert hat das angesprochen, das hätten wir im Schritt danach getan, natürlich auch Änderungsanträge nochmal zu formulieren, aber wir haben auch bei der Formulierung bewusst darauf geachtet, den Wortlaut der anderen Parteien natürlich zu übernehmen, weil es nicht darum gehen soll, eben deren Punkt irgendwie aufzuweichen oder zu verwaschen. Es geht schon exakt darum, alles aufzugreifen und es ist die taktische Variante natürlich auch mal einen Änderungsanträge zu stellen. Trotz alledem empfehle ich auch nochmal der Fraktion, diesen Antrag zu stellen. Einfach um herauszuarbeiten, wir wollen einen vollumfänglichen Antrag und der liegt so nicht vor und wir werden bewusst mit unseren Punkten rausgedrängt. Danke Matthias, als nächstes habe ich Dietmar und Moni. Ja, ergänzend dazu kann man dann halt noch überlegen, ob man während der Plenarsitzung einfach die Punkte einzeln abstimmen lässt, wo sie dann ne, theoretisch dann ihre eigenen Sachen, die sie fordern, ja auch ablehnen müssen. Also das müsste man dann überlegen. Aber lasst uns einfach warten, was heute Nachmittag rumkommt und dann weiter gucken. Thema. Genau, wie Moni. Abwarten, was heute Nachmittag dann passiert. Richtig. So, dann können die anderen ja plötzlich aus der Höhle kommen, die ihre Entwürfe und dann schauen weiter. Okay. Gibt es da irgendwas abzustimmen drüber? Gibt es Gegenrede dazu, den Antrag, wie Dietmar ihn formuliert hat, vollumfänglich einzubringen? Sehe ich nicht, danke. Moni wird uns dann berichten wahrscheinlich. Sehr schön. So, jetzt hätten wir noch weitere Parlamentsanträge. Da wäre jetzt die Geschichte, die der Grumpy eben eingebracht hat, wo das Leistungsschutzrecht noch zu nennen wäre, der wäre dann nicht ein eigener Topf, sondern kommt jetzt unter diesen Parlamentsanträgen zum Tragen. Vorstellen. Ja, ist relativ schnell und harmlos. Sogenannt, ich sag mal in ganz kurz, also die neuen Stoppschilder des Internets für das Jahr 2012 und 2013 mittlerweile stehen halt im Raum. Das ist das sogenannte Leistungsschutzrecht für die Verlage. Ein riesiger rechtsunsicherer Raum, der da geschaffen wird durch die Koalition auf Bundesebene. Und es gibt entsprechende Anträge bereits, oder gab es auf jeden Fall schon in Berlin. Und von daher wäre es schön, sich dem Ganzen als NRW-Fraktion eigentlich anzuschließen, dass dieses Leistungsschutzrecht mehr oder weniger als Bundesratsinitiative gestoppt wird. Das Problem an der Geschichte ist, es könnte sein, dass es bei der kommenden Bundesratssitzung noch aufs Tapet kommt, denn der Annahmeschluss für solche Anträge ist, es wurde im Bundestag ja bereits, meine ich, in der ersten Lesung durchgewunken. Es könnte also sein, dass es kurzfristig, weil Annahmeschluss ist 9.15 Uhr des jeweiligen Sitzungstages der Bundesratssitzung, könnte es also passieren, dass es dann doch noch kurzfristig aufs Tapet kommt. Und den Text, wie wir ihn jetzt hier haben, Franke hat ihn nochmal überarbeitet, bisschen verbessert, ein paar Paragraphen hinzugefügt, um den Irrsinn eigentlich nochmal aufzuzeigen, den halt auch wirklich bekannte Rechtsanwälte wie Stadler und so weiter schon entsprechend kritisiert haben, dass wir hier eigentlich mehr oder weniger nur ein Votum einbringen, dass wir diesen Antrag halt einbringen könnten, dass wir dann eigentlich nur noch überlegen müssen, ich bin mir selber nicht 100% sicher, ob wir den jetzt bringen sollten im Plenum oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Bundesratssitzungstermine sind mir da noch zu schwammig. Ich würde es ganz gerne machen. Wenn ihr sagt, nö, wir schieben das, dann schieben wir es. Danke, Grumpy. Wann ist die Bundesratssitzung? An welchem Datum? Tagesordnung, Freitag, ja, am 1., ne? Am 1.3., ja. So, dann habe ich den Dietmar und wahrscheinlich die Moni auf der Liste. Ne, Moni nicht, Dietmar. Ganz kurzer Protokollhinweis. Das ist so in Zeile 199 nicht richtig. Es ist nicht, Moni meint, es ist besser, den Ältestenrat abzuwarten und dann zu entscheiden. Das ist somit nicht... Ja, nee, die Entscheidung ist, wir machen das. Und wenn denn im Ältestenrat bzw. in der PGF-Runde was anderes bei rauskommt, können wir immer noch uns anders entscheiden. So muss es. Eine PGF-Runde, genau. Ja. Ja, ich. Ja, gut. Gut, Dima ändert das auf dem kurzen Dienstweg mit diesen Fingern. Gut, Daniel, bitte. Ich spiele nur kurz den Proxy für den Frank. Der hat gerade eine Mail geschickt auf der Nummer aktuellen TO für die nächste Bundesratssitzung am 1. März, bla bla bla. Steht nicht drauf. Damit besteht keine dringende Notwendigkeit, unseren Antrag heute einzureichen. Sollte Platz sein, dann gerne mit Überweisung in Ausschuss Kultur und Medien. Sonst halt im März zur wahrscheinlich dann direkten Abstimmung. Insofern macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir den durchaus einreichen für die kommende Sitzung. Ja, that's not our problem. Dominik. Jauslav. Sorry, darf ich noch ganz kurz ergänzen? Wir könnten, ich gucke jetzt mal den Grumpy da an, wir könnten den Antrag auch draufsetzen für diese Plenarsitzung, den allerdings ohne Debatte in den Ausschuss überweisen. Wir haben im Ausschuss die Möglichkeit, darüber zu reden und im März den im Plenum zu debattieren. Gut, ich habe da eine Wortmeldung vom Oliver zu. Ja, also ich würde ihn, also mein Vorschlag wäre, ihn jetzt mit aufzunehmen und dir praktisch als Verhandlungsmasse für die PGF-Runde zu überlassen. Das scheint ja mit Frank Herrmann einzugehen. Ich werde auch davon absehen, den Antrag, die Landesregierung muss endlich gegen Gefahren aus dem All handeln, Amateurastronomen in NRW stärken einzubringen, auch wenn ich inhaltlich gesehen davon letztlich sogar sehr überzeugt war, aber ich habe versäumt, beziehungsweise hatte dazu mit den Leuten, die in der Partei über Lichtverschmutzung diskutiert hatten, nochmal drüber zu sprechen, mit den Volksstellenwarten. Und wir haben leider diesen Antrag gegen Lichtverschmutzung, den ernst gemeinten Antrag, bisher auch noch nirgendwo eingebracht gehabt, also in der Partei. auf einem Parteitag. Insofern, ich wollte es nur noch mal erwähnen, der war durchaus letztendlich gar nicht so unernst gemeint, auch wenn man den Titel hätte vielleicht noch mal ändern müssen. Aber Titel täuschen ja oft, das merke ich auch mal bei den CDU-Anträgen, nur andersrum. Danke, Olli. Ich als nächsten habe ich den Danebot noch auf der Rednerliste. Für Lichtverschmutzung gibt es aus Rheinland-Pfalz ein Programm, Punkt, der da in deren Programm drin ist. Das könnte man vielleicht übernehmen. Nur so als Hinweis. Und vielleicht auch auf den, ich hatte das über die Liste des AK Umwelt NRW hier geschickt, dass man dieses Programmmodul aus dem rheinland-pfälzischen Programm übernimmt für den nächsten Landesparteitag. Kleiner Hinweis, ne? Aber ich werde das nicht selber nicht machen, also ich schaffe das nicht. Dankeschön. Vorgehensweise beim Leistungsschutzrecht ist jetzt, dass wir den Antrag einbringen und dass Moni volle Handlungsfreiheit hat, den mit Redeslot, ohne Redeslot oder gar nicht einzubringen. Sehe ich das so von der Fraktion bestätigt? Gibt es dazu Gegenrede? Sehe ich nicht. Hervorragend. Dann können wir zum nächsten Punkt kommen. Sebastian, du hast noch was hier liegen, sehe ich. Mein Fehler, Entschuldigung, Sebastian. Gut, weitere Anträge zum Plenum. Gibt's nicht? Moni? Ja, ich habe noch zwei, drei Sachen. Das eine ist, ich hätte gerne jetzt noch über Redezeiten gesprochen, wobei ich einen Vorschlag unterbreiten würde, halt außerhalb dieser Sache von Grampi, wo wir halt gucken, wie wir damit umgehen, würde ich zu allem diesen Block 1 vorschlagen. Und den WestLB wird sicherlich eine Block 2-Debatte geben oder Sinn machen. Das wäre jetzt mein Vorschlag, wie wir das beantragen. Gibt es zu Monis Antrag Gegenrede? Sehe ich nicht. Dann sehe ich das so als bestätigt an. Gut, und das nächste ist, was heute Nachmittag besprochen wird, auf unsere Initiative, Michelle und von mir in dem Arbeitskreis Geschäftsordnung, wird halt ab nächste Woche zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, eine Kurzintervention zu machen. Das heißt, wir werden heute Nachmittag darüber sprechen, inwieweit halt man nicht nur Fragen stellen darf, sondern auch kurze Statements während einer Rede abgeben darf, allerdings auch immer nur mit Zustimmung des Redners. Und es wird gesprochen werden über eine rollierende Rednerreihenfolge. Ich habe hier eine Vorlage liegen, habe die leider aber im Moment nur als Papier und würde euch das aber, was heute Nachmittag dann dabei rumkommt, dann auch zukommen lassen. Also ich finde beides sehr gut, dass halt mal wechselt, so ein bisschen, dass wir nicht immer zuletzt reden, sondern halt auch mal als Erster eine Antwort geben können auf einen Antrag. Also es ist ganz spannend, finde ich gut, wenn wir das ausprobieren. Und auch das andere würde ich dann nächsten Dienstag nochmal erklären, auf was wir uns geeinigt haben. Aber da wird es die ein oder andere Veränderung einfach geben. Danke, Moni. Dann habe ich den Olli und den Michelle auf der Rednerliste. Ich weiß, ich wollte gar nicht so lange drüber reden, aber die rollierende Rednerreihenfolge habe ich trotzdem so ein bisschen die Skepsis und auch die Frage, wie läuft das ab? Also wann wird dann überhaupt dann entschieden, wann wer drankommt? Ich habe das Gefühl, die ja, aber dann heißt es, dann bedeutet es, je nachdem wie an welchem Slot wir dran sind, das heißt, dann wird so taktiert, Ja, aber je nachdem, wann der Antrag dann also gestellt wird in der Plenarsitzung, egal, ich frage nachher. Ich habe nur das Gefühl, dass das nur für uns nur schlecht sein kann. Also ich finde das momentan. Danke, Olli. Der Michel und dann der Daniel. Ich mach's noch kurz, okay? Also ich erkläre das ganz schnell. Es kommt immer darauf an, es gibt Tabellen für jede antragstellende Fraktion oder jede Gruppe von antragstellenden Fraktionen. Und je nachdem, der wievielte Antrag einer Fraktion das ist, ist jemand anders in der Rotation dran, mit der Reihenfolge. Und da gibt es feste Tabellen, die Moni gerade hochgehalten hat. Ja, Olli, du hast vollkommen recht. Aber meine Frage wäre noch, vielleicht habe ich es übersehen, wollten wir nicht oder war nicht auch geplant, dass am Ende nicht immer die Landesregierung redet, sondern der Antragsteller nochmal reden darf? Also vielleicht kannst du das gleich nochmal ansprechen. Ich meine es da nicht gesehen zu haben. Und es war mal im Gespräch. Ich hätte das mit dem Reden vor allen Dingen total gerne mit den Handzeichen vorher als Gast hier. Gut, Moni. War ja jetzt auch nur eine Info. Ich habe dann jetzt mal geguckt, also mit dem, was Grampi hat, haben wir, glaube ich, jetzt insgesamt 7 Anträge. Wenn man das mal zusammenrechnet in Zeit und davon ausgeht, dass die anderen mit einem ähnlichen Volumen da aufschlagen werden, dann reichen diese 2 Tage rein rechnerisch nicht. Dann haben diese 2 Tage mehr Stunden, als wir dort Anträge behandeln können. Insofern hätte ich gerne nochmal so, also ich will natürlich gucken, dass wir die wirklich alle reinkriegen und fände das auch wichtig und ich sehe auch bei jedem Einzelnen ein, dass er notwendig ist, aber wenn sich halt jede Fraktion von 1-2 Anträgen trennen muss, dann hätte ich da gerne irgendwie eine Aussage, wer das dann sein könnte, wer sagt, okay, das könnte man halt im Ernst auch nochmal auf den März schieben. Nee, wir schieben nichts auf den Nerz. Gut, Moni hat eine Frage an alle Antragsteller gestellt. So ein bisschen implizit. Weil Freitag Bundesratssitzung. Ich bin Dienstag heute keiner. Dienstag heute keiner. Gut. Also wird das dann nochmal vielleicht nach der PGF-Runde heute im Einzelfall geklärt werden müssen? Nachher nicht mehr. Dann Matthias, was möchtest du sagen? Der Dietmar ist jetzt gerade nicht da, aber der pure Rest-LB-Ausschuss kann halt nicht geschoben werden. Also jetzt nur mal rein technisch gesprochen, aus Gründen und nicht, um das irgendwie politisch zu priorisieren. Ja, was haben wir dann insgesamt für Anträge? Soll ich sie nochmal einzeln durchgehen und diejenigen... Daniel? Also es kommt ja jetzt bei den Haushaltsänderungsanträgen im Endeffekt auch noch einen Antrag. Ich gehe davon aus, dass wir diesen U3-Antrag gleich verabschieden werden, dass wir den entsprechend einreichen. Bei dem wäre aus meiner Sicht dann denkbar, den ohne Debattenblock einzureichen, weil die Debatte theoretisch in der Einzelplandebatte geführt werden kann. Also U3 wird da halt ein Thema sein in der Einzelplanberatung. Von daher glaube ich, dass der im Plenum jetzt nicht separat mit einem eigenen Redeblock besprochen werden müsste. Ich würde ihn allerdings auf jeden Fall drauf haben wollen, um den dann in den Ausschuss auch zu gehen. Dankeschön. Einer der anderen Antragsteller noch ein Statement. Entschuldigung. Was ist denn mit den Bienen? Das ist doch nicht zeitkritisch, oder? Ich glaube, die sind saisonabhängig. Ob das jetzt zeitkritisch ist, wage ich nicht zu beurteilen. Moni? Es ist wohl so, Lukas sagte das, dass er hier auch so ein bisschen jemandem zuvorkommen möchte und irgendwie ziemlich schnell stellen möchte. Aber ich nehme den jetzt auch mal so hin. Also ich nehme das jetzt mal erst so. Und wie ist das denn mit diesem dieses Haushaltsgesetz und dieses G8 muss ganz schnell passieren? Matthias. Also ich kann jetzt natürlich nicht für Robert und Dietmar sprechen, weil die Frage jetzt gerade aufgetaucht ist und beide nicht im Raum sind. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, die Änderung zum Haushaltsgesetz ohne Debatte einzubringen. Die geht dann in den Haushalts- und Finanzausschuss und wir stellen sie im März dann im Plenum vor. Damit wir sie ist das in Ordnung? Trifft das die Zustimmung? Also ich kann mir das wieder vorstellen, wir sollten Dietmar jetzt gleich fragen, wenn er wiederkommt, aber es ist auch von der Vorgehensweise absolut in Ordnung und auch politisch vertretbar und auch handelbar. Dankeschön. Matthias, wieso? Darf ich mal eben schnell fragen? Ja, Harald, du darfst. Also, nur kurz fragen. Ich mich damit nicht auseinandergesetzt, aber das ist ein Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz, oder? Ja, den bringen wir doch sowieso ein über... bringen wir doch über den Haushalts- und Finanzausschuss ein, oder nicht? Der muss doch nicht... Gut, der kann natürlich zusätzlich im Plenum, klar. Ja. Unter dem... Ach so, das hat mich... Ja. Der könnte später noch... das war dein Petit. Genau. Der redet doch gar nicht. Ist doch ein Antrag. Moni, brauchst du noch weitere Informationen aus dem Kreis der Verdächtigen? Danke. Dann würden wir zum Tagesordnungspunkt 4, Haushalt, kommen. Da sehe ich zuerst in Zeile 241, Top XX, Antrag U3-Fonds, Daniel D. Ich befürchte. Ja, das betrifft ja letzten Endes zwei Sachen. Also wir haben es ja am Freitag schon über unseren Haushaltsänderungsantrag, wo wir einen U3-Fonds zur Verfügung stellen wollen, der zum einen eben Eltern helfen soll, die möglicherweise davon betroffen sind, dass der U3-Rechtsanspruch für sie nicht erfüllt wird, beziehungsweise deren Kinder nicht erfüllt wird, dass sie eben eine Stelle haben, wo die sich Hilfe suchen können, wo die beraten werden können, wo möglicherweise dann auch Lösungen gefunden werden können. Und zum Zweiten, dass dort Gelder zur Verfügung gestellt werden, wenn es eben dann tatsächlich zu Klagefällen kommt, dass das Land die Kommunen dann finanziell dabei unterstützen kann. Das sind eigentlich die beiden Kernforderungen, die sowohl der Haushaltsänderungsantrag beinhaltet, als auch der begleitende politische Antrag, den wir dann dazu eingereicht haben, den ich gestern nochmal über die Mailingliste dann auch verschickt habe. Wir haben uns gestern im Arbeitskreis darüber unterhalten, dass wir den politischen Antrag wollen wir in jedem Fall einreichen. Wir haben dann diskutiert und haben überlegt, was wir mit dem Haushaltsänderungsantrag machen können. Und wir haben einen hervorragenden Referenten im Haushalts- und Finanzbereich, den Matthias. Der hatte dann eine tolle Idee, was wir damit machen können. Und Matthias, ich gucke dich gerade mal freundlich an. Ich glaube, das kannst du besser erklären. Sonst sage ich nachher, dass der Antrag auf den Strich gehen soll oder sowas. Wie folgt. Die Idee, die gestern geboren wurde, war, die Summe, die der Daniel mit seinem Team aufgestellt hatte, waren 10 Millionen Euro. Er sagt aber auch, dass das Gesetz halt erst zum 1.8. in Kraft tritt und natürlich jetzt im Februar noch nicht abzuschätzen ist, wie hoch der Bedarf sein wird. Deshalb hielt ich es für treffender, einen Haushaltsposten einzuführen, der eine Deckungssumme erhält. Harald und ich haben uns dann nochmal ausgetauscht. Ich hatte den Vorschlag gemacht, einen sogenannten Strichansatz, also einen Leeransatz vorzuschlagen, mit einer entsprechenden Deckungssumme zu versehen. Harald hat den berechtigten Einwand gebracht, dass das eher unüblich sei. Ich habe das nochmal in der Landeshaushaltsordnung nachgeschaut. Rein theoretisch ging es, aber in der Tat ist es unüblich. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, beziffern wir unsere Forderungen in dem Haushaltsänderungsantrag oder setzen wir einen Leeransatz ein? Ich stelle das hier auch nochmal zur Debatte, weil an der Stelle halt da Klärungsbedarf besteht, inwiefern das jetzt in unser Konzept einfließen soll. Den politischen Antrag sehe ich da als wichtigere Maßnahme an der Stelle, aber wir sollten natürlich, wenn der politische Antrag hier Zustimmung findet, auch einen entsprechenden Posten vorsehen. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt im Rahmen dieser Fraktionssitzung, ist, welche Höhe wir dafür veranschlagen. Der höchste bisher angesetzte Posten bei uns in den Haushaltsänderungsanträgen ist zum Thema ÖPNV mit 5 Millionen Euro angesetzt. Ich sage das nur an der Stelle, um die Gewichtung auch zu verdeutlichen. Ich denke, ihr könnt euch jetzt überlegen, möchten wir einen eher unüblichen Weg gehen, der zwar, ich glaube, rein rechtlich machbar wäre, aber in der Tat definitiv kritisiert werden wird, wenn wir es einbringen, oder beziffern wir die Summe, die wir haben möchten, auch auf die Befürchtung hin, dass die Summe eventuell zu hoch oder zu niedrig, und das können wir in der Tat im Moment nicht abschätzen, dann ebenfalls kritisiert wird. Die Kritik soll jetzt aber nicht zu laut oder zu groß werden, weil der Antrag als solches nachvollziehbar ist und wahrscheinlich auch vonnöten sein wird. Deshalb frage ich euch, wollt ihr einen Strichansatz, der nicht beziffert, was dahinter steht, aber eine Maximalsumme beispielsweise als Deckelung erhält, oder den Ansatz, den Daniel eingebracht hatte, dass wir in 10 Millionen Euro, wo wir entsprechende Vermerke eben vorsehen, dass der natürlich in die Haushaltskasse zurückfließt, falls er nicht abgerufen wird, beziehungsweise eventuell aufgestockt werden muss, falls Bedarf besteht. Danke, Matthias. Harald, bitte. Also ich bin der Auffassung, dass in jedem Fall zum U3-Fonds einen Antrag stellen, einen Haushaltsantrag. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir den mit einem Ansatz beziffern sollten, in welcher Höhe auch immer. Ich weiß nicht, ob wir hier in der Fraktion über reichlich komplizierte haushaltstechnische Dinge diskutieren sollten. Ob Strichansatz ja oder nein. Ich rate dringend von einem Strichansatz ab, weil wenn wir ein Gewicht unserer politischen Forderung verleihen wollen, dann müssen wir auch in der Lage sein, irgendwie abzuschätzen, dass es Geld kostet. Wenn wir nämlich mit dem Strichansatz kommen, dann haben wir nur die Möglichkeit, eine sogenannte einseitige Deckungsfähigkeit als Haushaltsvermerkler hinzuschreiben. Das heißt also, bei irgendeinem anderen Titel würde das Geld, wenn es da überbleibt, dort rübergezogen, ja, in den, zu dem Strichansatz. Das ist aber auf so schwachen Füßen und so ungesichert, wenn nämlich nichts übrig bleibt, haben wir nämlich gar nichts. Also entweder will man Geld haben für diese U3-Maßnahme oder nicht. Und das, denke ich, sollten wir auch klar fordern. Sonst setzen wir uns nachher auch der Gefahr aus, ja, dass die Landesregierung oder andere oder CDU andere Fraktionen und sagen, ja, ihr wisst ja, ihr könnt ja noch nicht mal die finanzielle Höhe abgreifen. So bedeutend schätzt ihr das politische Problem ein. Also ich glaube, wir sollten uns auf dieses Glatteis gar nicht begeben. Wir vergeben uns auch nichts, indem wir beispielsweise sagen, 5 Millionen greife ich jetzt einfach mal, ursprünglich waren es 10, 5 Millionen und dann dazu einen zusätzlichen gegenseitigen Deckungsvermerk. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt die Technicus Terminus gebrauche, aber ich rufe das auch so dem Matthias ein bisschen hier quer zu. Also gegenseitige Deckungsfähigkeit über diese 5 Millionen dann noch hinaus. Und dann haben wir da eine klare Linie. Strichansatz, da gibt es eine Menge restriktiver Vorschriften in den haushaltstechnischen Richtlinien. Und da gehen wir auf ganz dünnes Eis. Würde ich von deshalb abraten. Also ich spreche für U3 und einen klaren Ansatz in Höhe von 5 Millionen zum Beispiel. Daniel, bitte. Ja, danke Harald auch noch für die Ausführungen. Also wir haben gestern im Arbeitskreis waren wir einstimmig der Meinung, dass wir das grundsätzlich so machen wollen. Ich glaube, wir haben uns gestern auch überzeugen lassen von Matthias, was diesen Strichansatz angeht. Jetzt bin ich eben nicht der Haushälter, der jetzt sagen kann, ob das jetzt die sinnvolle Maßnahme schlechthin ist, das mit einem Strichansatz zu machen oder meinetwegen mit einem Teilansatz und einem entsprechenden Deckungsvermerk. Das hört sich für mich auch sehr, sehr schlüssig an. Mir sind zwei Dinge dabei wichtig. Zum einen eben, dass wir sowohl den Haushaltsänderungsantrag als auch den politischen Antrag einreichen, dass auch wenn U3 sich immer für uns ein bisschen fern anhört, aber das ist eines unserer Kernthemen. Wir fassen den Bereich ja mit unter den Bereich Bildung, sprich frühkindliche Bildung. Insofern ist das sogar gedeckt mit unseren Schwerpunkten, die wir uns gegeben haben. Deckt sich auch ganz gut mit den anderen Anträgen. Der einzige Haken daran ist, die Forderung, die wir dort stellen, wird halt verhältnismäßig hoch sein und möglicherweise halt auch als, ich sag mal, deutlicher Schwerpunkt auch eben aufgefasst werden. Allerdings, und das habe ich gestern im Arbeitskreis auch schon gesagt, Also das Thema U3 und gerade auch der U3-Rechtsanspruch ist ein deutlicher Schwerpunkt und wird auch, sagen wir mal, irgendjemanden auf die Füße fallen, vermutlich so in Richtung Juni, Juli, August. Weil irgendjemand wird dann halt seine Hosen runterlassen müssen und sagen, das ist irgendwie schiefgelaufen oder halt auch eben nicht schiefgelaufen. Also auch für uns als Fraktion ist ja alles schön, wenn der U3-Rechtsanspruch alles erfüllt wird und gar nicht viele Klagen da am Ende auftauchen, alles super. Ja, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir sollten halt, oder es ist wichtig, dass wir da ein Zeichen setzen und das machen. Aus dem Bauch heraus würde ich gerade dem Harald da recht geben mit den 5 Millionen. Erscheint mir auch relativ realistisch. Wir brauchen halt nur nicht anfangen, da jetzt irgendwie, was weiß ich, 1 Million oder 500.000 oder sowas anzusetzen. Das wäre relativ albern an der Stelle und würde uns wahrscheinlich dann auch tatsächlich vorgeworfen werden. Danke, Daniel. Weitere Wortmeldung? Sehe ich nicht. Daniel, der Haushaltsantrag ist im Arbeitskreis gestern besprochen worden, wahrscheinlich auch in der Referentenrunde besprochen worden. Matthias, möchtest du da noch was zu sagen? Ich kann dem Vorschlag von Harald durchaus zustimmen. Also mir geht es nicht darum, eine spektakuläre Konstruktion zu basteln. Wenn die Fraktion sich entscheidet, diesen politischen Antrag ins Plenum zu bringen, dann halte ich es für sinnvoll, einen entsprechenden Haushaltsposten anzubringen. Und ich lasse mich da gerne überzeugen. Ich habe das gestern nur vorgeschlagen, weil ich nach dem Inhalt gefragt habe. Und in der Tat wurde mir gesagt, und das ist ja auch hier kundgetan worden, es ist noch nicht genau klar abzusehen, höher, niedriger, und dem wollte ich einfach Rechnung tragen, und das wäre so ein Ansatz gewesen, aber die 5 Millionen mit Deckungsvermerk sind es in der Tat auch. Ich will da keine Tool-Diskussion vom Zaun brechen. Gut. Gibt es dann Gegenrede dazu, diesen Antrag so wie beschrieben einzubringen? Sehe ich nicht, dann sehe ich das so als bestätigt an, Daniel. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du hattest es eilig, Matthias. Der Strocki auch. Sebastian, Marit. Genau, mit Blick auf die Uhr, in einer Viertelstunde muss ich in den Integrationsausschuss, deswegen versuche ich das recht kurz zu halten. Ich gehe davon aus, dass alle meine Mail gestern bekommen haben. Da habe ich nochmal den... Ich würde gerne mal wissen, wer gleich ab 13 Uhr überhaupt noch hier ist, dass wir hier Klarheit haben, wie lange wir hier überhaupt beschlussfähig sind. Also die Frage ist, wer ist um 13 Uhr da? Wer gleich? Ich habe 13 Uhr Termine mit einem 13 Uhr raus. Lass uns mal einen 10 Was ist dieser Beschluss? Brauchst du nicht. Wir haben halt Zeitmanagement. Dann machen wir es ganz schnell. PTA. Ich versuche euch kurz den Diskussionsstand wiederzugeben. Es ist bereits die 5. Diskussion, die wir über die Finanzierung der Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten führen. Zweimal im AK, ähnlich wie bei der U3-Geschichte gerade. Einmal in der Fraktionssitzung und einmal in der Referentenrunde, also es ist heute das 5. Mal. Das zeigt zum einen, dass das Thema sehr umfassend ist und aber auch sehr wichtig. Zur Sache, der Haushaltsantrag liegt hier in der Höhe von über 500.000 Euro vor. Das heißt, man könnte ihn entweder so stellen oder man stellt ihn nicht. Wenn man ihn stellt, müsste man ihn in Verbindung mit einem politischen Antrag zur 3. Lesung des Haushaltes stellen, um sich nicht dem Vorwurf der Lobbypolitik auszusetzen und einen umfassenden Antrag zur Ausbildungsförderung stellen. Das heißt, dass sämtliche Ausbildungsberufe, der schulische Teil von sämtlichen Ausbildungsberufen übernommen werden muss. Das kann ich aus dem Gesundheitsbereich nur bewerten. Das wären dann die Ergotherapeuten, die Gymnastiklehrer, die Fitness- und Wellness-Coaches, die Logopäden mit Bachelor of Health, die Physiotherapeuten plus Bachelor, die Motopäden, die Tanzpädagogen, die Heiltanzpädagogen, die Tanz- und Ausdruckstherapeuten, weil die alle privat finanziert sind. Das bedeutet, oder da muss man sich folgende Frage stellen, reicht die Zeit bis zum März, das wäre der 12. März, diesen Antrag ja, zu stellen, besser gesagt erstmal zu formulieren und dann zu stellen? Und zweitens, will die Fraktion das? Nochmal zusammengefasst, Antrag mit über 500.000 nein oder Antrag 500.000 ja, aber mit politischem Antrag zur dritten Lesung. Gut, Daniel? Ich glaube, oder fast zuerst. Entschuldigung. Also, okay. Ja, auch den haben wir ja gestern im AK sehr ausführlich beraten. Um das einfach nochmal zu sagen, wir haben gestern im AK eben dann auch da einstimmig beschlossen, den Antrag zurückzufahren von ursprünglich, ich weiß nicht, ob 4,5 Millionen oder irgendwie sowas, auf die 500.000 Euro. Das ist der Kürzungsbetrag, den jetzt die Landesregierung vorsieht. Auch da geht es um Kernthemen, da geht es quasi um Ausbildungsgebühren und so weiter und so fort. Wir fahren dort einen beispielhaften Punkt oder wir wollen einen beispielhaften Punkt aufgreifen, wo jetzt die Landesregierung quasi einen schlechten Schritt aus unserer Sicht geht, ja, Ausbildungsgebühren sozusagen schafft an der Stelle und wollen das eben mit dem politischen Antrag dann begleiten, das auch in diesen anderen Bereichen entsprechend aufzugreifen. Also diesen PTR-Antrag, der wäre jetzt sozusagen so ein bisschen auch symbolisch zu sehen, weil er jetzt gerade einfach aktuell wird und alles Weitere, der Rest käme dann in den ins Plenum dann im März. Danke, Daniel. Als nächsten habe ich den Olaf und den Hilmar. Mit Blick auf die Uhr. Ja, ich versuche mich, ich halte mich mal kurz. Das meiste hat jetzt auch der Daniel schon gesagt. Ich möchte es eben auch nochmal, damit wirklich klar ist. Es muss zurzeit Schulgeld bezahlt werden. Selbst nach dem Antrag, wenn er angenommen würde, müsste immer noch Schulgeld gezahlt werden, aber nicht mehr Schulgeld als im letzten Jahr. Das ist genau der Unterschied, auf den wir zurückgefahren sind. Wir wollten erstmal das Schulgeld komplett abschaffen. Dann kamen aber die anderen Ausbildungsberufe dazu. Somit haben wir gesagt, nee, wir wollen, wenn es den Status quo erhalten, also den Antrag stellen, der Status quo soll erhalten werden und dann sollen die politischen Anträge folgen, dass das für alle Berufsgruppen abgeschafft wird, dass Schulgeld bezahlt werden muss. Weil die PTAs sind die einzigen, die dieses Jahr eine Verschlechterung, also deren Schulgeld wird als einziges definitiv erhöht. Dankeschön, Olaf. Als nächsten habe ich Hilmar und Joachim. Ja, gestern ploppte irgendwie in der Referentenrunde dieses Thema auf. Deswegen sage ich eigentlich auch nur dazu was. Also es wurde davon abgeraten, eigentlich von einigen Referenten so einen politischen Antrag dazu zu stellen. Den Status quo zu behalten, wäre unterstützungswert. Nur unvorbereitet in der Diskussion über Ausbildungsgelder und Schulgeld und so weiter zu gehen, ohne dass man die ganzen Informationen über alle Berufs... also wir haben eine ganze Sammlung von Berufen aufgeführt, wo es auch in der Ausbildung, wo irgendwie Gelder bezahlt werden. Wer bezahlt denn überhaupt die Ausbildung? Also die Debatte da zu verschenken, haben wir gesagt, wäre der falsche Zeitpunkt einfach, sondern das vorzubereiten, indem man eine große Anfrage eventuell startet zum Thema Kammerwesen und so weiter, wäre, und Ausbildungskosten und so, wäre einfach der gangbarere Weg, aber unbenommen natürlich eure Entscheidung, aber das macht keinen, in dem Sinne erstmal keinen Sinn, weil, oder wenig Sinn, weil die Sachlage einfach noch nicht klar genug ist. Also man kann sich da tierisch die Füße dran verbrennen und im Plenum da richtig vor die Nase bekommen. Also das muss man ein bisschen... Ne? Danke, Hilmar. Joachim, bitte. Ja, ich würde dafür votieren wollen, auch aus Zeitgründen natürlich, mich an der Stelle einfach mal dem Urteil der Fachpolitiker, die in dem Thema drin sind, anzuschließen als Fraktion. Ja, wir machen das so, wie die Referenten sagen, völlig richtig. Sehe ich so. Gibt es dagegen Stimmen zu? Also wir beantragen jetzt einfach nur den Status quo zu erhalten und von Kürzungen abzusehen. Ohne politischen Antrag an der Stelle, den machen wir dann später mit einem erheblich größeren Aufschlag. Gut, gibt es dazu Gegenrede? Sehe ich nicht. Nächster. Dankeschön. Dann würde ich mir jetzt so ein Vorgehen auch wünschen für die nächsten beiden Anträge, die zum Haushaltsänderungsantrag Wirtschaft gehören. Einer davon bezieht sich auf den Breitbandausbau. Das ist irgendwie ein piratiges Thema. Ich fände es sehr schade, wenn wir da keinen Akzent setzen. Ist auch eine Diskussion jetzt in Bayern, die wir irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag für in die Hand nehmen wollen. Und das stände uns gut zu Gesicht. Ja, allein jetzt 500 Millionen stehen jetzt gerade zur Debatte. Nichtsdestotrotz wenigstens einen kleinen Akzent zu setzen. Das Ganze wollen wir auch begleiten mit einem politischen Antrag, der jetzt nicht kommt, weil dazu noch ein Bericht erwartet wird der Landesregierung, der kommt morgen. Insofern, ja, ein Haushaltsantrag dazu liegt vor, eine Verdopplung auf, ich glaube, 7 Millionen ist gut vorgesehen. 3,5 sind bereits, existieren bereits haushalterisch in anderen Bereichen, die wollen wir verdoppeln und in einem Position zusammenfassen. Das ist der eine, und welcher war der zweite? Der zweite ist, das war die Idee, eine Streichung vorzunehmen im Tourismusbereich. Das weiß ich, dass das ein bisschen kontrovers diskutiert worden ist, aber oder wolltest du das vorstellen? Nee, also wir hätten drüber reden sollen, wäre nicht schlecht gewesen, weil ich sitze im Tourismusbeirat. Ja, du warst nicht da gestern. Wann sollten wir darüber reden? Ja, da war ich nicht da. Insofern, wann hätten wir drüber reden sollen? Okay. Ja, also, ja, dann sag was dazu. Ich weiß nicht, auf welche Position ihr euch genau bezieht. Ich habe mir das nicht genauer angeguckt, aber Fakt ist, diese Summen, wenn ihr die Tourismus-NRW wegnimmt, dann ist das tot. Ne? Also. Der Hinweis war halt eben, wir haben es hier mit Tourismus zu tun und das sind Kosten, die in das Marketing gehen für den Tourismus. Jetzt nicht in irgendwelche, also in Werbung, sprich Werbungsunterstützung für Tourismus. Darf ich das? Also ich würde, es gibt ja immer noch eine dritte Lesung. Macht das für die Fachpolitiker Sinn, sich da vielleicht erst, was den Tourismus? Okay. Stehst du gerade, Matthias? Warte bitte, bis die Kamera bei dir ist. Los. Nee, aber so einen Antrag nicht dritte Lesung, bitte. Weil der wird allein, weil wir den in der dritten Lesung dann einbringen, abgelehnt. Also dann können wir uns das schenken. Entweder haben wir dann eine dezidierte Meinung zu, dann zur zweiten Lesung. Der Zeitplan stand, dass das jetzt noch alles diskutiert werden muss, ist ja bekannt, warum. Den zur dritten Lesung einzubringen, diesen Antrag halte ich nicht für sinnvoll. Da gibt es ein, zwei andere Dinge, die zur dritten Lesung sinnvoll wäre. Das habe ich auch schon mehrfach angesprochen, aber der ist es jetzt ausgerechnet nicht. Gut, Linus, bitte. Also die politische Botschaft steckt im Antrag Breitbandförderung. Die drei anderen Anträge, die haben die Kürzung. Es ist weniger politische Botschaft als der Versuch einer Gegenfinanzierung. Also da hängt also weniger Herzblut drin, ne? Also sehe ich, Harald. Bitte. Also Breitband ist piratiges Thema. Ich finde, müssen wir unbedingt mit aufnehmen. Aus meiner Sicht eine ganz klare Sache und vor allen Dingen sollte das mit in die logischerweise in die zweite Lesung kommen, mit in die Landespressekonferenz, wenn wir rauspusten, ne, was wir tun. Kürzung ist jetzt ein anderes Thema. Wir reden ja jetzt nur über Breitband erstmal. Gut, reden wir jetzt also nur über Breitband. Gibt es da noch weitere Fragen? Dann hätte ich gewusst, ob es Gegenrede dazu gibt. Sonst sehe ich den Antrag so als bestätigt an. Sehe ich keine Gegenreden. Frage Tourismus an beide MDL. Gut, also beim nächsten Aufschlag. Dann also lieber Zeit lassen, ordentlich absprechen. Gut. Gut, weitere Haushaltsanträge. Kurz, Entschuldigung, was ist hier mit NRW Invest? Es steht ja auch noch als offen. NRW Invest. Hier steht NRW Invest. Also Tourismus, habe ich jetzt verstanden, ist zurückgezogen, ist klar. Und dann sind noch zwei offen, NRW Invest und Außenwirtschaft Messen. Das sind alles Kürzungen. Genau so ist es. Also zur Gegenfinanzierung, wie gesagt, es steht kein politischer Wille dahinter, dass das jetzt verschwendetes Geld ist. Es war nur der Versuch einer Gegenfinanzierung, wie man sagt, wenn man irgendwo kürzt, um Mittel umzuschichten für Breitband dann in dem Bereich. Aber wie gesagt, den kann man auch zurückziehen, wenn es kritisch gesehen wird. Das ist überhaupt kein Problem. Halt bitte. Ich würde vorschlagen, also so sehr ich Fan wäre, NRW Invest zu kürzen, muss ich jetzt auch mal gleich betonen, aber ich würde vorschlagen, diese Kürzungsanträge möglichst nicht mit reinzunehmen, also möglichst erstmal zurückzuziehen. Und zwar eher aus gesamtstrategischen Fragen. Wir haben so gut wie nichts, wenn ich das so salopp formulieren darf, an Kürzungen. Ja, und das sieht jetzt sehr merkwürdig aus, wenn wir nur ausgerechnet Tourismus und NRW Invest daraus picken. Das gibt ein ganz schiefes Bild, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Wenn hätten wir bei Reduzierung viel grundsätzlicher über alle Einzelpläne dann rangehen müssen, meine ich. Und wir fordern ja eh nichts Wildes von der finanziellen Dimension. Kriegen wir alles öffentlich gut vermittelt. Ja, so ganz möchte ich das jetzt auch nicht so stehen lassen. Sich auch nur auf eine Seite zu beschränken, fände ich jetzt auch schade, wenn wir dann nur so einseitig darüber reden würden. In der Tat, das ist der Vorschlag, der aus der Gruppe von Um Deinen Schwert kommt. Die kommentiere ich jetzt hier nicht, aber nur Ausgabenerhöhung hier vorzuschlagen, zu sagen, über die Ausgabenkürzung sprechen wir nicht, halte ich auch für das falsche Signal. Wir haben auch eine ganz elementare Kürzung bereits abgestimmt. Das sind die Ausgaben für den Rückbau des Atomreaktors Hamm-Üntrop. Wir hatten übrigens auch ganz klar Parteiprogramm. Wir haben auch aus der letzten Haushaltsberatung einen Antrag gehabt, der jetzt nicht eingereicht wurde, aber ich springe trotzdem zur Sprache. Die Kürzung für die Landwirtschaftskammer, die vollumfänglich alles beispielsweise refinanzieren würden, was wir bisher beschlossen haben, einschließlich der 7 Millionen, die heute nochmal dazugekommen, oder der 5 Millionen, die nochmal dazugekommen sind. Also diskutieren können wir hier gerne, auch programmgebunden, auch aussagekräftig. Wenn, dann sprechen wir über beide Seiten und nicht mit dieser Akzentuierung, wie ich finde. Hilmar. Aber es spricht doch nichts dagegen, den also sind die beiden schon zurückgezogen worden, die anderen Kürzungsanträge zum Thema Landwirtschaftskammer, war das, ne? Die sind jetzt nicht eingereicht, also haben wir die nicht mit aufgenommen, aber rein theoretisch besteht der Haushaltsposten. Und die Am-Üntrup-Nummer ist doch, ja, ist auch scheißegal, dieses Atomding da ist doch auch noch forderbar quasi. Also dementsprechend haben wir doch eine absolute Gegenfinanzierung beziehungsweise mehr eingespart, als wir eigentlich auch. Also wo ist denn das Problem jetzt? Ist hier da jetzt überhaupt kein Dissens? Also dann nimmt man die drei Dinger da jetzt raus und dann hast du nicht das, was du gerade skizziert hast, nur eine Seite der Medaille beleuchtet. Wo ist denn das große Problem jetzt? Ich sehe es nicht. Linus, bitte. Ja, ich will nochmal dran erinnern, genau. Es ist kein politischer Wille hinter diesen Anträgen. Ja, das ist jetzt nicht, dass wir damit jetzt eine Aussage verbinden, sondern es ist sozusagen nur wirklich ein Klein-Klein von Kürzungsvorschlägen, um so ein bisschen Mittel umzuschichten. Nur zur Interpretation. Das heißt, wenn wir das jetzt vergleichen mit anderen Kürzungsvorschlägen, wo auch ein politischer Wille dahinter ist, also Rückbau, Atomkraft etc., das will ich jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Aber der politische Wille zeigt doch, dass wir an Stellen kein Geld ausgeben oder weniger Geld ausgeben wollen. Ja, aber auch das zeigt halt den politischen Willen, das zu tun. Beispiel. Also das alles, was wir da fordern, zeigt einen politischen Willen. Ob Plus oder Minus. Also so verstehe ich, habe ich es immer verstanden. Ich bin ja in meiner Meinungsbildung sehr einfach. Harald, bitte. Ja, dem kann ich sehr zustimmen. Ne? Also eine Kürzung ist Ausdruck eines politischen Willens, ganz klar. Aber also mir geht es jetzt um den Gesamtkontext. Wir haben ja letztes Mal eine sehr fruchtbare Diskussion geführt, indem wir gesagt haben, wenige Schwerpunkte, exemplarische Anträge dazu. Das hat uns sozusagen freigemacht von allen Diskussionen hinsichtlich Gegenfinanzierung. Ja, das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Also wir stehen jetzt unter diesem Druck ja gar nicht. Deshalb würde ich empfehlen, wenn ich das nochmal zurufen darf, Daniel und Linus, deshalb würde ich vorschlagen, es macht jetzt politisch in dem Gesamtkontext, wenn das auf Pressekonferenz und so weiter verkauft wird, ist so eine Unruhe, dass man kaum sich konzentrieren kann. Harald, das Problem ist, wir müssen jetzt zu einer Abstimmung kommen, sonst brauchen wir nicht mehr abzustimmen. Ja, bestens. Ja, genau. Also. Ja, ich bin dafür, dass wir abstimmen. Aber dann ja. Standort Marketing NRW im West, also eine Kürzung der Anwerbung und so weiter, sollte raus und Messenausstellung auch. Ich glaube, das kostet also euch ja auch nichts. Ja. Jetzt sind wir wieder 13. Also ich bringe das jetzt nochmal zur Sprache. Es steht der Haushaltsposten der Landwirtschaftskammer in der Diskussion, die ich gerade angesprochen habe, aber ich werde den nicht aktiv einbringen, das muss einer der 20 Piraten tun und dann wird das hier abgestimmt, dann ist das vollumfänglich. Hier, wie heißt es? Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz. Alle drei weg. Gerade rausgegangen. Ich bin auch stellvertretend. Soll ich das nicht schaffen? Mach mal. Ich bringe das nicht an. Gut, dann ist es wieder gelaufen. Moment, wer muss denn jetzt noch weg? Wer ist denn jetzt tatsächlich noch weg? Nein, wir sind 12. Ja, 13.30 Uhr ist ja eh Ende, sag ich mal. Ich gehe 5 Stunden. Genau, wir sind noch beschlussfähig. Also sind jetzt eure Kürzungsanträge alle zurückgezogen? Ja, weil das Problem ist, dass das eben, wie ihr sagt, ein Schwerpunkt zu Evaluierungsmöglichkeiten oder versucht hat, irgendwie. Was ja auch gut ist. Ja. Kann ich das verstehen, aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Ich möchte für meinen Wortbeitrag eben nochmal ergänzen, es sendet ein Signal. Ob das falsch ist, das war jetzt, habe ich nicht beurteilt. Was sollen wir denn jetzt da beschließen? Was können wir denn jetzt da noch beschließen? Ich bitte euch. Hilbert. Also ich mache mal einen Vorschlag, der bitte dann übernommen wird. Es wäre vielleicht nett, zumindest zur Abstimmung gestellt zu werden. Ich mache den Vorschlag, dass wir diese Breitbandnummer, das ist ja jetzt angenommen worden, richtig? So, wir haben aus den einzelnen AK-Sitzungen und so weiter aus der Liste heraus ja die Forderung gehabt der Landwirtschaftskammern, der Kürzung der Mittel für die Landschaftskammer, ich weiß nicht die genaue Höhe, das kriegt man ratzfatz raus, die ja eine Gegenfinanzierung für alle unsere Vorschläge bedeuten würde. Das würde ich jetzt zur Abstimmung stellen, ob dieser Änderungsantrag zur Landwirtschaftskammer oder zum Atomkraftwerk, ein Alternieren von beiden, das kann man ja hier jetzt, könnt ihr auch politisch entscheiden, ob man lieber bei der Atomkraft oder sich mit den Landwirtschaftskammern anlegen möchte, als gegen. Bitte? Oder beides, von mir aus auch beides. Also drei Vorschläge. Atomkraft, Landwirtschaftskammer oder beides. Und die Änderungsanträge einbringt. So. Ich kann das gerne übernehmen, schon alleine. Aus Formalfuggründen. Keine Ahnung. Alternativ übernehme ich das, um zu faul sein zu dürfen, das nachzuschauen. Jetzt einfach mit unserem bewährten Wahlverfahren so abstimmen wollen, so wie Hilmar das vorgeschlagen hat. Vorschlag A ist die Hamm-Üntrop-Geschichte, den Rückbau da quasi nicht mit Landesmitteln vornehmen zu lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hätte ich gerne gewusst, wer sich dem anschließen kann. Bitte ich zum Handzeichen. Wir sind noch beschlussfähig. Ja, sind 11 Leute. 11 Leute. Das ist einstimmig, Jaroslav, das ist einfach. So, beim Punkt 2 geht es darum, die Landwirtschaftskammern abzuschaffen oder die Zuschüsse dafür. Wie viel Prozent der Zuschüsse ist das von Haus? Schade. Harald, bitte. Also in dem alten Papier, ich bin jetzt dafür nicht der Verantwortliche, aber in dem alten Papier steht eine Reduzierung bei den Landwirtschaftskammern von 10 Millionen. Aber in dem neuen Papier, was hier aus dem Haushalts- und Finanzbereich vorliegt, tauchen die Landwirtschaftskammern, soweit ich das beurteilen kann, auch gar nicht mehr auf. Also wäre da Abstimmung zurzeit obsolet? Aus meiner Sicht ist das, Dietmar stimmt auch zu, okay, na, dann ist also das. Dann haben wir jetzt die Hahn-Üntrop-Geschichte, das ist auch ein politisches Statement, mit dem ich befürchte, sogar die Partei leben kann, größtenteils. Gut. So, Hackerspace, Grumpy, los geht's. Jo, also und zwar Hackerspaces fördern. Das Land NRW fördert so viele verschiedene Kultureinrichtungen, vom Kino bis zu Theater, Opern, alles Mögliche. Die rühmen sich quasi immer, wie sie Kultureinrichtungen fördern. Und dafür brauchen wir das Hackerspaces. Wir wollen eben, dass die sozusagen Digitalkultur, das Lernen, dieses kreative Ökonomie mit dem Handwerk, was in den Hackerspaces sehr stark zum Tragen kommt. Und das soll bitteschön mit genau diesem Betrag. Genau. Lead Art. Ja. Vielleicht machen wir das doch mit den Handzeichen. Ja, genau. Wir wollen reden. Also ich möchte da gerne drüber reden. Weil ich habe mir den Antrag durchgeschaut und ich sehe, auch wenn das ein lustiger Betrag ist, geht es darum, immer noch. Und ich sehe an keiner Stelle, inwieweit da irgendwie mal ein Bedarf erhoben worden ist. Das finde ich handwerklich schlecht. Also da hätte ich schon gerne gewusst, wir wollen 100.000 für dieses, 200.000 für jenes und so weiter. Jetzt einfach nur diese Summe zu fordern, weil die Summe eine lustige Numerik ist, halte ich für nicht richtig. Meine Einstellung. Daniel hatte sich gemeldet und Lukas. Ja, das, was Tuso sagt, ergänzend dazu, wir haben am Freitag den Antrag zurückgezogen. Ich bin überrascht, dass der jetzt wieder draufsteht. Also steht in der Tabelle vom Freitag von unserer Haushaltssitzung als zurückgezogen. Das ist richtig. Am Freitag haben wir den Antrag zurückgezogen. Ich hatte dann zwischenzeitlich, ich weiß nicht mehr, in welcher Diskussion das war, dann wieder die Bitte, den Antrag mit reinzunehmen, da wegen Kernthemen und piratige Art der Politik und so weiter. Und um da halt auch eben diesen Inhalt und diesen Akzent zu setzen unserer Politik im Landtag, diesen Antrag wieder gezielt reinzunehmen und zur Diskussion zu stellen. Zum Betrag nochmal selbst, damit es kein Verständnis gibt, das Geld soll nicht genommen werden und auf die 12 Hackerspaces gleichmäßig aufgeteilt werden, es soll ein Topf gemacht werden. Die Vereine oder Gruppen, Institutionen, wie auch immer, haben dann die Möglichkeit, aus diesem Topf Geld zu beziehen, bei Bedarf, bei konkreten Projekten und so weiter, was nicht beansprucht wird, bleibt in diesem Topf. Also es ist keine pauschale Ausschüttung per Gießkannenprinzip all an existierenden Institutionen, sondern soll auch vor allem da als Anreiz dazu dienen, solche Vereine, solche Lokalitäten in weiteren Städten NRWs zu gründen. Ja, und auf dem Land. Und auf dem Land. Dankeschön. Ich habe als nächsten Daniel noch. Du hast dich eben gemeldet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Einzige, was wir haushalterisch in Kultur und Medien fordern. Ansonsten bleibt uns ja praktisch nur noch über zu sagen, ja, ist alles wunderbar. Also irgendeine sagen, wie wir eine Schwerpunktsetzung uns gerne vorstellen in Kultur und Medien, fände ich schon schön. Dietmar, bitte. Ich habe den Eindruck, als ob vor dem Hintergrund des Prozederes, wie aber auch inhaltlich, noch Besprechungsbedarf besteht. Wir stehen vor der zweiten Lesung. Ich befürchte fast, dass wir dann sagen müssen, okay, wenn es darum geht, hier eine Marke zu setzen, eine symbolische Marke zu setzen, denn darum geht es letztendlich, um die Symbolik, um sonst gar nichts. Ja, ist, sorry, glaubt ihr nicht im Ernst, dass das in irgendeiner Form mehrheitsfähig ist, sorry. Also, es geht also um Symbolik. Und genau diese Symbolik könnten wir natürlich dann auch erreichen, wenn wir es zur dritten Lesung stellen. Um es ganz klar zu sagen. Ja, ja, ist so. Moni und Harald. Erstens finde ich es ganz schlecht, jetzt was zu stellen und dann zur dritten Lesung mit anderen Sachen aufzuschlagen. Ich denke, wir sollten jetzt unser Paket darstellen. Zweitens sind wir zum Beispiel in Bildung von unseren Millionen runtergegangen und machen Symbolik, indem wir für irgendwie 100.000 neue Medien fordern, also in ganz anderen Beträgen. Deshalb verlangen wir natürlich trotzdem mehr Lehrerstellen und. Also entweder ziehen wir das mit der Symbolik mit den Beträgen durch oder wir fangen wieder an, über Kohle zu reden. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir über Gegenfinanzierung diskutieren müssen. Dann machen wir wieder hier einen riesen Fass auf. Also dann kann man einen Antrag stellen, einen Wettbewerb, ich weiß nicht, die Landes-, ne, keine Ahnung, muss man sich was ausdenken. Aber wir haben alle unsere Anträge auch monetär sehr, sehr runtergeschraubt, um genau diese Symbolik zu machen. Wir haben uns auf Symbolik geeinigt, meiner Ansicht nach, in der Fraktion. Und entweder machen das alle oder keiner. Insofern kann ich das jetzt auch nicht verstehen. Da, also ich habe Harald noch auf der Liste, dann Lukas eigentlich. Ja, dann machen wir das so. Aber dann brauchst du auch die Gegenfinanzierung vorstellen. Wer dieser Antrag denn, also hier, würdet ihr denn zustimmen, wenn da jetzt zum Beispiel 13.000 Euro stünden? Also ich. Ja. So sieht's aus. Nein, das spielt doch gar keine Rolle, ob 1 Million. Ist ja lächerlich, weil Förderung von kreativer Ökonomie auf 13.000, da kann 1 Million stehen bleiben. Das geht um exemplarische Beschlussfassung. Nee, Leute, also kein Grund zur Aufregung. Also, jetzt sind wir nicht mehr beschlussfähig und ich muss gehen. Das Ding ist gelaufen. Wir machen das, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn, dann nochmal nach einer Diskussion, dann eventuell in der dritten Lesung. Wäre das möglich? Ja, theoretisch. Okay, dann vielleicht auch noch begleiten. Bitte? Man kann das mit dem politischen Antrag machen und dann hoffen, dass es muss auch nicht dieses Jahr werden. Ja, ja, deswegen könnten wir es ins Gesamtpaket mit einbauen. Das stünde uns Piraten hier im Parlament. Wenn es nicht geht, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Ihr könnt daraus auch einen politischen Antrag machen mit der Perspektive, dass es eben zum nächsten Jahr hin realisiert wird. Das ist genau. Ja, wir sind nicht mehr beschlussfähig. Wir können gerne weiter diskutieren. Man muss ja nicht immer Beschlüsse fassen, man kann sich auch austauschen. Das haben wir ja schon den ganzen Vormittag. Ich kann sagen, bei 16, bei 10 Uhr. Ja, Michel, ich kann die Sitzung nicht schließen, die ist bis 13:30 Uhr angesetzt. Ja, das haben wir in unserer Geschäftsordnung nicht drin. Harald, bitte. Ja, wenn wir jetzt nicht wenn 13:29 Uhr. Nein, aber wir haben die Sitzung in der Tagesordnung verabschiedet bis 13:30 Uhr. Mach die Pause bis 13:30 Uhr. Harald, bitte. Ja, der Versammlungsleiter hat hier nichts zu sagen. Das ist nun mal so. Das wollten wir auch so haben. Harald, bitte. Du hast mir jetzt das Wort gegeben, ne? Genau. Ja, ich bin ja ein bisschen intellektuell überfordert und vielleicht auch emotional enttäuscht, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber was ist jetzt Stand? Wir waren letzte Mal ziemlich weit und haben wirklich darüber diskutiert, exemplarisch in unseren Schwerpunkten, das war alles klar hier, exemplarisch in unseren Schwerpunkten Anträge zu stellen. Das ist eine gute Strategie. Und ich habe auch jetzt den Eindruck, dass wir das hier wieder bestätigt haben und in unserer Diskussion und mit ein paar Beschlüssen. Mir ist aber jetzt unklar, was ist mit Open Government und ÖPNV? Zählt jetzt dieses Paket dazu? Haben wir das jetzt im Grunde jetzt schon abgesegnet durch unsere Befassung beim letzten Mal? Sind wir jetzt handlungsfähig in der Einbringung der Anträge? Oder nicht. Ich also so wie ich das verstanden habe, sind die Kernanträge, was ÖPNV angeht, schon am Freitag abgesegnet worden. So habe ich das verstanden. Jetzt ging es... es ging du jetzt, trägst zu meiner Ausgeglichenheit bei. Es ging jetzt nur noch um die Anträge, die als Add-on gedacht waren. Und der Matthias ist auch schon dabei und arbeitet. Wenn ich das Protokoll von letztem Freitag richtig interpretiere, dann haben wir dieses Bock-Paket verabschiedet und jetzt geht es nur noch um weitergehende Anträge. Ich bin glücklich. Okay. Ja, und ich weiß nicht, Lukas vielleicht. Ja, Thorsten. Hallo, Lukas. Ein alter Großflächendesigner, Bienenzüchter-Dings. Also diese Hacker-Geschichte, da bin ich völlig Haralds Meinung, dass wir da wirklich einen Punkt setzen können, auch geltlich. Aber ich hätte halt, für mich sind so Anträge immer besser. Du kommst aus der Szene ja eh. Du kannst sagen, hey, ich weiß, wie so ein Hackerspace tickt. Wenn die im Jahr 10.000 Euro mehr haben, dann können die richtig was auf die Beine stellen. Wir haben 12 Hackerspaces, macht halt 120.000. Sowas als Umlaufbeschluss unterschreibe ich sofort. Überhaupt kein Ding. Aber halt diese symbolische Summe, das und ohne irgendeine Unterfütterung, das. Okay, dann das ist ja dann mehr oder weniger ein Kommunikationsding. Wir können halt diese Summe realistischer machen, sage ich jetzt mal. Ja. Es trotzdem aber noch mit Symbolik. Ich fände es trotzdem lustig. Punkt. Ja, also ich persönlich würde dich bitten, das einfach als Umlaufbeschluss in die Fraktion zu kippen, mit einer vernünftigen Unterfütterung, dass du sagst, aus den Erfahrungswerten, die ich habe, kann so ein Hackerspace mit, was weiß ich, 15, 100, 12 Millionen Euro pro Nase viel mehr machen. Ganz tolle Dinge und das ist wichtig und Gutes. Aber dann jetzt nicht für die zweite Lesung. Sicher. Geht's gleich schreiben. Genau. Umlaufbeschluss bis 14 Uhr, richtig? Ja, schaffst du. Er muss nicht bis 14 Uhr sein. Nein, das ist nicht möglich. Heute, genau. Genau. Weil er wird morgen dann eingebracht in Ankara. Hauptsache heute. Am 21. Ja, Donnerstag. Ja. Wenn das Ding heute abgestimmt werden soll, dann soll man auch mal sagen, soll man realistisch sein. Schreibt das rein, heute bitte das Statement. Leute an der Abstimmung sein, denen nicht gerade groß ist. Also es würde sogar, ich muss Herrn Daniel auf, es würde sogar bis morgen noch gehen. Weil Donnerstag ist der 21., da wird der HFA tagen und das kann auch noch bis zum Schluss in HFA eingebracht werden. Okay? Soweit ich das verstanden habe, schickt Matthias Bock heute das rum, auch an die anderen. Und hat zum Beispiel zu ÖPNV, wir müssen auch nochmal wegen der Begründung, hat er gesagt, ja, Begründung wird nachgereicht. Das ist umso früher, umso besser gerade. Das heißt aber auf keinen Fall 14 Uhr ist nicht die Deadline. Das war nur für die anderen Anträge. Okay. Gut, dann ist ja alles fluffig. Wir setzen uns mal zusammen, auch mit Elle. Fluffig, ja. Und dann schreiben wir was zusammen, eine vernünftige Antragsbegründung und dann... Ich freue mich. Genau. Und jeder, der nicht zustimmt, muss seine Bienengläser zurückgeben. Honiggläser. Gut. Weiterer Diskussionsbedarf. Ja, bevor das hier mit Bienengläsern und Honiggläsern hin und zurückgeben ist, wir haben 13. Ich habe eine virtuelle Liste. Okay. Also ich habe gerade vom Präsidenten gehört, es ist 13.30 Uhr. Ich glaube, er kann die Uhr überstimmen. Als Hausherr hier sowieso. Ich hoffe, ihr habt die Anwesenden haben schon mit ihren Mitarbeitern über BR geredet. Betriebsrat, selbstverständlich. Danke. Sehr gut. Appelliere nur noch mal daran. Es wäre nett, wenn wir da in der nächsten Woche vielleicht Vollzug melden könnten. So. Du schickst nur, sobald du diese Vereinbarung hast. Du schickst rum, ne? Viel Spaß. Dann freue ich mich, euch alle gleich noch wieder zu sehen, bestimmt, oder morgen oder so. Toso, ich hab dich lieb. Du sollst mich nicht immer anlügen. Jaroslav, damit ist der Stream beendet. Tschüss. Ja.